Die Dorfschönheit. Finally, meine Damen und Herren, wir sind back. Und zwar größer denn je. Wir haben uns noch nie so häufig gesehen wie in der letzten Zeit, Peter und ich. Mhm. Und waren nicht noch nie so unproduktiv in der letzten Zeit, in der Zeit. Das war für mich so ein bisschen eine Sommerpause. Aber wir haben halt gut gearbeitet. Es war echt eine Mini-Pause. Ja, es war eine Mini-Pause, aber nicht von uns. Wir haben nämlich schönes Äpfeleis gegessen zum Beispiel. Da muss man echt dazu sagen, wir waren auf Geocaching-Tour, um die verborgenen Kreaturen, hallo erstmal Peter, stolz mein Name, um die verborgenen Kreaturen zu finden. Ich bin auch Gitarrist. Um die verborgenen Kreaturen zu finden. Und zwischendurch haben wir gedacht, oh, jetzt wäre so ein Eis übelst geil. Und wie der Zufall so wollte, kamen wir an einem Eiscafé vorbei und dort gab es verschiedene Eissorten und überall stand der normale Name dran, nur bei Apfel stand Äpfel. Das war irgendwie lustig. Dann haben wir gesagt, wir nehmen Äpfeleis. Ja. Man muss dazu sagen, da waren wir dann gerade auf einem sogenannten Power Trail. 54 Geocaches am Stissel. Das war ganz schön fett. Es war ganz schön anstrengend, das war so eine Tagestour wirklich, ja. Aber man muss sagen, wir haben den Wald und die Bewohner des Dorfes in der Nähe gut unterhalten mit Scatman's Land und, ja, und dem Marky-Song. Genau. Also immer wieder ertönte durch den Wald einfach. Ich kann das gerade nicht so, weil ich nicht so laut sein will. Oder Marky, girl, my heart is in the world tonight. Der Cleverman. Richtig nice. Von dem Album I Wrote the Damn Thing. Nee, I told you that I wrote that damn thing. Richtig gut. Also, ich habe danach dermaßen Ohrwürmer gehabt. Ich habe ständig diesen fucking Song Scatman's Land, ich habe auch gestern wieder gesungen. Echt? Ich hab den jetzt so im Kopf, aber den Marky-Song noch mehr, muss ich echt sagen. Ja, und durch Zufall habe ich im Laufe der Woche die Folge mal wieder gesehen und dann habe ich das Peter mal schnell geschickt. Mit seiner geilen Matze, fetten Mütze auf dem Kopf. Richtig gut. Mega-Song. Und das bringt mich auch schon zu meinem ersten Thema eigentlich, sag ich jetzt mal einfach so. Ich schließe da gleich an wegen dem Geo-Event. Peter, hast du es geschafft? Ich habe es, glaube ich, geschafft. Ich muss noch loggen, das heißt also noch eintragen meine... Aber bis zum 25. Also noch, denk dran. Digital. Bis Mittwoch. Bis Mittwoch geht's noch, bis diesen Mittwoch. Ne? Also kommenden Mittwoch. Ja, ich glaube, ich habe es. Ich habe mal so durchgerechnet im Kopf, ich müsste eigentlich 101 jetzt haben. Okay. Ich war ja gestern noch auf einem Groß-Event, noch auf einem Mega-Event. Ja. Megafon nennt sich das. Das war schon die 7. Ausgabe. Die machen das jedes Jahr. Das war so ein Zelttreffen. Ich hack jetzt einfach mal ein. Ich übernehme. Klar, weil ich übernehme die Bude. Und das war mal für mich was ganz Ungewohntes, weil man das sonst immer so kennt. Die großen Messehallen oder irgendwelche großen Locations, ob es nun EGA Park Erfurt ist oder wo das schon überall war, wo du dann immer so einen Haufen von Menschen hast, die da so zusammengefercht werden auf so ein Großgelände. In dem Fall war das natürlich auch ein großes Gelände, aber es war im Prinzip ein Zeltplatz und die ganzen Geocacher haben dort gezeltet. Ich jetzt nicht, ich habe nur so einen Tagesausflug gemacht, bin mal hingefahren, einen Tag dort verbracht und zwar eben dort auch an dem See. Und dann mal ein bisschen abgekühlt, mal ein Eis gegessen und sowas, bisschen das Bühnenprogramm verfolgt. Äpfel. Bisschen Äpfeleis gegessen, genau. Ein paar Geocaches gemacht und ja, im Prinzip den Tag ruhig ausklingen lassen und dann wieder abends zurückgefahren. Das war so 2 Stunden Weg bis hin, das war oberhalb von Magdeburg. Angern nennt sich das, die Bude. Und ja, war eigentlich ein ganz cooler Trip und auch ganz lässig. Es war nicht so wie sonst immer, wo du dann eine Bude auch an der anderen hast, wirklich stehen, also einen Verkaufsstand an dem anderen. Da hast du richtig gesucht nach Verkaufsständen, muss man fast sagen. Also da gab es 2 Stück, glaube ich, die ich gesehen habe und dann noch 3 Essensbuden. Das hat gereicht. Cool. Und das hat sich so schön verteilt, das war so ganz locker. Dann noch eine Bühne dort und das Eventbüro, was einfach in einem Anhänger war von einem LKW. Also auch ganz spartanisch, so richtig passend zu dem ganzen Treffen. So, dann hast du eben gemerkt, alle, das ist so ein bisschen, das war so das Gegenteil von dem, was man sonst so erlebt auf den Großtreffen, das war so Entschleunigung regelrecht. Mhm. Hast richtig gemerkt, so jeder macht so sein Ding, ganz locker, guckt sich hin, sonnt sich mal, geht mal baden. Ganz cool, eigentlich wie so ein Festival in dem Sinne für Geocaching. Und da habe ich gestern wirklich dann auch meine letzten Caches geholt, die mir noch gefehlt haben, habe da die ganze Zeit mitgezählt. Ich hoffe, ich habe mich nicht vertan. Ich muss heute Abend mal alles zusammentragen und mal sehen, ob ich es wirklich geschafft habe, weil ich habe es ja eingeloggt. Also immerhin ein Souvenir habe ich auf jeden Fall. Das erste war, glaube ich, der Yeti nicht, der Bigfoot, kann das sein? Mhm. Ich glaube, gell? Ja. Den könnte ich jetzt haben. Ja, aber da kriegt man meist dann noch so eine Woche Zeit oder sowas zum Locken. Also du kannst es meist dann noch eine Woche hinterher noch alles locken, was du noch offen hast. Ha. Die gehen quasi davon aus, dass du bis zum letzten Tag der Aktion, also bis Mittwoch, dass du da geocachen könntest und manche schaffen es ja nicht gleich zu locken. Hm. Und deswegen geben sie dann meist noch eine Woche Kulanzzeit zum Nachholen von den Log-Einträgen. Also dass du dich da wirklich digital einträgst noch auf der Seite und in der Zeit kannst du wirklich dann noch die Souvenirs bekommen sozusagen. Oder noch 10 Tage länger cachen. Ja, aus Datum muss er hinhauen. Das Datum muss ja dann in dem Bereich liegen, sag ich mal, der vorher angegeben war. Zwinker, das ist Zwinker. Das ist eine Zahl. Zwinker. Ja, aber ich glaube, ich habe es geschafft. Hast du es auch geschafft? Ja. Nee. Ich habe immer noch, nach wie vor fehlen mir die 19, die ich immer noch brauche. Ja, da gehen wir heute nochmal los. Und morgen und übermorgen. Ja, man kann nicht alles haben. Nee, Robert. Ich hab schon. Du hast fast alle. Du hast bis zum Drachen hast du alle. Und der eine, die Weltschildkröte, verbirgt sich noch vor dir. Die ist so groß, dass sie nicht zu sehen ist. Die Geldschildkröte. Die schöne Weltschildkröte. Okay, dann mache ich einfach mal weiter. Ich schließe mal an. Und zwar, jetzt muss ich gerade auf meinen schlauen Zettel gucken, was ich noch sagen wollte. Genau, ja, es gibt eine, ich glaube, ich hatte das noch nicht erwähnt, eine Harry Potter Ausstellung bald. Das dürfte dich interessieren, Robert. Wo denn? Im Filmpark Babelsberg. Oh. Läuft vom 13.10.2018 bis 10.03.2019 täglich von 10 bis 18 Uhr zu besichtigen. Donnerstags bis Samstags sogar länger. Ja, und preislich musst du halt mal gucken. Und die wollen wohl wirklich hier Harry Potter zum Mitspielen und so Kram machen, dass du wirklich interaktive Elemente auch dabei hast. Besucher können hier brennende Fragen beantworten. Geil. Da würde ich als Harry Potter reingehen. Du kannst nochmal richtig herausfinden, zu welchem Haus gehörst du. Quidditch gibt's. Kräuterkunde, Hagrids Hütte. Klingt ganz schön nice. Es gibt einen Shop. Die da Bild drin hingemacht. Ich möchte ja sehr gerne in die Warner Brothers Experience reingehen. Achso, das ist das nur aus dem Film, vom Filmebild. Die London. Mhm. Die London-Sache. Ich habe ja auch gehört, das habe ich letztens erst gehört, eigentlich müsste ich das wissen, schon lange, dass sie ja das Theaterstück Harry Potter and the Cursed Child nach Hamburg bringen. Ach ja. Und das wäre ja mal mega. Das wäre ja mal mega, finde ich auch. Richtig nice. The Cursed Child. Ja, The Cursed Child. Das habe ich ja so gebasht bei unserem Harry Potter Podcast. Mm. Harry Podcast. Auch genannt. Harry Potter. Genau, Folge 9, 3 Viertel, für die, die es interessieren. Das fühlt sich an wie eine Ewigkeit her. Ja, gell? Wir haben ja auch bald Geburtstag. Oh, ja. Sind wir ein Jahr im Geschäft. Genau, im Podcast-Business. Und irgendjemand hat unseren Post geliked, ne? Unseren. Wir nennen es einfach das Pod-Business. Was welche Podness. Podness. Das Monster von Podness. Du kriegst keine 3,50. Euch so ein Dude. So ein Dude? Euch so ein, da führt so ein Blog auf WordPress, der hat der Bunker Teil 2 geliked. Oh, jetzt geht's los, ja. Wir kommen ins Business. Erst der Blog, dann die Welt. Oh, Robert, guck gleich nach. Jetzt kommt der Beweis. Ey, wisst ihr, was vor allem richtig geil ist? Dass wenn du eingibst, die Dorfschönheiten-Podcast, das ist halt, das macht schon was her. Ich muss das mal wieder pflegen, ein bisschen. Hm? Ja, die YouTube-Seite müssen wir mal wieder nachholen, auch die Facebook-Seite. Auf jeden Fall. Ja, es ist halt, das macht in unserer Größe auf Facebook auch keinen Sinn richtig. Ja, also. Die GIFs sind stark, ey. Ach hier, sowas, das nervt mich dann halt, wisst ihr? Ja, die Werbung, ne? Ah, die GIFs, ihr habt es ja bestimmt schon gesehen. Die das GIFs kann man hier nicht einsehen, leider, glaube ich. Weil ich gerade als Gast, ich bin gerade nicht eingeloggt. Die GIFs mit dem grünen Helm, Lord Helmchen. Genau, die werden uns noch eine Weile begleiten. Das war ein großer Spaß für uns. Und genau, da werden noch einige Folgen. Dorfnote. Wir waren da voll dabei an dem Tag, ey. Okay, so viel zu Geocaching und dem Kram. Und Harry Potter, willst du jetzt erstmal anschließen oder soll ich noch was dranhängen? Du kannst noch was dranhängen. Ich habe noch zwei, drei Sachen zu erzählen, aber mach ich mal weiter mit. Ich habe es zwar neulich schon mal erwähnt, aber ich wollte es im Podcast noch mal erwähnen. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen auch. 19. August übrigens. Vom 5. bis 7. Oktober findet in Erfurt die MAC statt. Und das ist im Prinzip so eine Messe, so eine Community Convention steht hier auch, wo man wirklich so eine Mischung von Cosplay, Gaming, Animes, was zählt noch alles rein, Popkultur im Prinzip, alles mögliche so mit drin hat. Da werden auch einige Influencer unterwegs sein, wie unter anderem Influencer, ich hasse eigentlich dieses Wort, YouTuber, sagen wir YouTuber. Ninotaco wird da sein, Lara Loft ist jetzt auch da, habe ich gelesen. Pizmeat, Alter. Pizmeat sind da, die Rocket Beans sind vor Ort. Es werden verschiedene Game Publisher da sein auch, es werden Zeichner da sein, also hier steht auch nochmal so als Features, Meet and Greets mit den deutschen YouTubern, trifft die besten Zeichnerinnen der Welt und Zeichner, spielt die neuesten Games ohne Warteschlange, Bühnenprogramme an allen drei Tagen, Workshops, Panels und Community Meetups, mache Fotos mit den coolen Cosplayern, leckeres J-Food und Food Trucks. Anime-Kino von Crunchyroll. Crunchyroll ist ja auch so ein Anbieter für Animes. Gell? So ein Streaming-Dienst quasi. Der preisgekrönte Indie-Arena-Booth auf 500 Quadratmeter. Ein Maid-Café gibt's und Host-Club. Chill-Out-Ecken und Fotospots. Alter. Neueste Fashion und Trends aus Japan. Exklusives Merch von deinen Lieblingsmarken. So viel dazu. Also ich bin sehr gespannt drauf. Ich werde auf jeden Fall hingehen. Vielleicht wird es sogar eine Spezialfolge werden. Mal sehen. 5. bis 7. Oktober. Preislich, was steht hier? Ach so, das läuft heute aus. Das werdet ihr zu spät erfahren. Heute laufen die Early Bird Tickets aus quasi, die etwas günstiger sind. Heute ist der letzte Tag zum Bestellen. Da kostet das Tagesticket 22 Euro, also demnächst dann nur noch 26 Euro. Und heute noch Early Bird, 3-Tages-Ticket, 45 Euro. Machst du danach dann 45 Euro. Machst du Wochenende oder? Ich überlege. Mich würde eben interessieren, ob dann wirklich so an den drei Tagen unterschiedliche Sachen passieren. Das weiß ich eben nicht so richtig. Ja, von Events her, also bestimmt, von so Sachen, aber die Stände und alles, das sind halt die drei Tage gleich. So. Hm. Wir können ja mal schnell fix gucken, ob da irgendwas zu sehen ist. Programm, klar, ist immer anders. Ob schon ein Bühnenprogramm raus ist, aber ich glaube, hier sind nur Highlights. Ja, ist das nochmal aufgezählt. Games, Cosplay, Creator, Artist, Japan. Japan, Alter. Creator und Influencer. Ja. Influencer. Also, ich denke, ich werde da auf jeden Fall ordentlich Spaß bei haben. Also, für mich habe ich da auf jeden Fall das Richtige schon mal gefunden. Ich wollte auf sowas sowieso schon immer mal gehen, auf solche Cons. Ich finde es leider sehr sehr japanoid, wenn ich das so sehe gerade. Ja, ja. Okay, das stört mich jetzt auch nicht so, aber es ist halt jetzt nicht so meine Fan-Nische, sag ich mal. Hm. Ist schon geil, aber was willst du machen? Da kannst du nicht in Ghostbusters-Kostüm auftreten. Ach, kannst du auch. Machst du J-Buster. J-Buster. J-Buster. J-Basti. Ja, also die Internetseite ist auch recht übersichtlich. Das ist auch direkt auf der Erfurter Messe dann. Findet das natürlich statt und ja, mal gucken. Kann man sich mal reinziehen, ja. Also ich werde auf jeden Fall hingehen. Wir können Nino Taco, quatschen. Herrlich, kerlich. Also ich finde es allein cool, dass Nino da ist. Ja. Und die Rocket Beans natürlich. Das sind für mich schon so die Highlights. Mich würde mal interessieren, ob die da das kleine Besteck hinschicken oder... Also ich denke vermutlich mal eher, dass sie da so eine abgespeckte Version hinschicken. Es ist ja aber, nun, aber so über Hannes oder so, das wäre schon nice. Ist ja nun, Erfurt ist auch jetzt nicht so die Weltstadt und hat jetzt auch nicht so die beste Anbindung, was alles angeht, muss man echt sagen. Robert lacht sich gerade kaputt. Wenn mir was einfällt, muss ich gleich erzählen. Jetzt habe ich gerade irgendwas getriggert. Ich werde auf jeden Fall hingucken, vielleicht Robert auch, und wir gucken mal. Vielleicht gibt es eine Spezialfolge, ansonsten wird es dann in dem jeweiligen Podcast berichtet. Und Robert, bitte. Okay, Robert ist kaputt. Ich habe jetzt gestern und heute so noch ein Stück die Kino Plus Folge geguckt, Special Jackie Chan Filme. Und da haben sie so in der Redaktion rumgefragt, was so die Highlight-Filme sind. Und die haben schon vorher, ja, jeder Asiate sieht gleich aus. Und dann, ja, jetzt gehen wir lieber in die Werbung. Und so, denn diese Sendung ist sponsored by Racism. Und so, haben sie über Jackie Chan gesprochen. Ja, wie kannst du so reden, wenn, und wir etwa auch dabei, wie kannst du so über Jackie Chan reden, wenn sein Bruder gerade da ist? Und nur solche rassistischen Sachen. So, dann haben die Pause, die Werbung gemacht und dann haben sie so gezeigt in der Redaktion, wer sowas kennt. Und Hannes so, naja, am liebsten würde ich mir eigentlich wünschen, so einen 4 Stunden Supercut von den Abspänen. Ich weiß nicht, ob du die Jackie Chan Filme Abspäne kennst. Ich hab's jetzt nicht so, ne. Der hat immer so die Bluebars drin und so, was so schief geht bei den Stunts und so ein Kram. Und Hannes so, ja, da würde ich gerne so ein 4 Stunden Kino-Special haben von den Credits. Weil das kommt immer in den Credits. So mit so einem verkleinerten Bildschirm, daneben laufen die Credits klein. Und da sagt er, naja, das geht gut und... Oh, ich muss gerade aufstoßen, entschuldigt Leute. Ja, und dann ist Pause, dann gibt's in der Pause was Kleines zu snacken. Einen schönen Reisschnaps und eine Schinkschonglette. Und eine Schinkschonglette. Und da sagt der Interviewer, sagt, ja, das ist schon ganz schön geil. Und er so, Xing schon geil. Super rassistisch. Und Eddie nur so, naja, zum Glück sind wir jetzt nicht mehr die rassistischsten hier. Und daran musste ich gerade übelst denken, wegen Hannes und weil das so japanoid ist und so, eine schöne Xing schon Lette. Xing schon geil. Eine Xing schon Lette. Was ist denn bitte eine Xing schon Lette, Alter? Unnormal. Eine schöne Xing schon Lette. Ja, Hannes ist King. Das ist wirklich, echt. Hannes ist King. Leider zu wenig mittlerweile. Leider zu wenig am Start mittlerweile, finde ich, aber immer noch geil. Der hat so viel zu tun, ey. Die brauchen mehr Grafiker. Ja. Ich habe es extra so gesagt. Na klar. Oh, Entschuldigung, kleines Intermezzo über die Schinkschonglette. Aber gut. Das hat mich gerade getriggert, ey. In dem Moment, jetzt das passt gerade, jetzt muss ich kurz nochmal übernehmen. Und zwar habe ich was als Überraschung. Ein Wandermädel. Alter, du hast das. Und zwar habe ich neulich mal bestellt bei Überquell. Und deswegen macht's jetzt klar. Und du merkst, die kommen noch aus dem Kühlschrank. Alter, sind schön das war kühl. Jetzt geköpft, Junge. Das ist mein erstes Craft-Bier, was ich trinke. Genau, ich habe Raketenbräu bestellt. Das Geile, es ist ein Pale Ale, 5,3 Brew Mill. So, und das Geile ist auch der Text hinten drauf. Schmeckt geil, seit 2018. Ein Pale Ale, Hopfen und Design ausgesucht von der Rocket Beans Community. Gebraut von Überquell. Von Nerds für Nerds. Yeah. Geil. Ich dachte, das war doch aber ausverkauft. Ich habe das gleich bestellt, als es rauskam. Also ich hab den Karton schon seit Wochen rumstehen. Alter, ich danke dir. Und Junge. Ich habe extra jetzt die 4 Flaschen, also ich habe das dann täglich mir immer mal eins gegönnt. Ja. Krass. Und den Karton, die restlichen, ich habe noch 4 aufgehoben extra für den Podcast. Und ich dachte mir, die hebst jetzt so lange auf, bis wir wieder dran sind. Und dann als Überraschung quasi. Drinne, da bleiben sie schön. Da bleiben oder sie schön. So, ja. Obwohl, wir können es auch hier schön drapieren. Da sehen die Leute, wie gut es uns heute geht. Jetzt sieht's gut aus. Warte, da kommt noch was dazu. Da kommt nämlich. Da noch kommen was. Auch einige Sachen das, dazu. Das war nämlich meine Überraschung noch. Ja. Was okay, noch eine Überraschung. Ach, hier. Das war ja, natürlich das, noch. Das wusste ich, dass es die gibt. Es waren natürlich noch die passenden Untersetzer dabei. Da waren 10 Stück dabei. Da kannst du auch gerne welche von haben, Robert. Ich brauche keine 10 davon. Ah, ist auf jeden Fall geil. Ich bin mal gespannt, wie es dir schmeckt. Dafür möchte ich auf jeden Fall ein Glas. Ja, ich denke, das schmeckt doch besser. So, Robert holt ein Glas. Ja. Jetzt werden wir es uns schön gut gehen lassen mit Sonntag vor der 3 kommen wir mal. Da haben wir schön die Uhrzeit dazu gesagt. Okay, derzeit werde ich einfach schon mal mit dem nächsten Thema von mir weitermachen, weil ich habe heute ein bisschen, ich glaube, eine längere Liste als Robert. Und übernehme mal, und zwar heute ist ja Sonntag, der 22. Juli, wo wir aufnehmen. Heute steht der Release von Attack on Titan Season 3 an. Echt? Aber nur Japan only, oder? Also auf Anime on Demand. Ist mir aufgefallen, dass wir für allen möglichen Scheiß Werbung machen. Eigentlich ja. Müssten wir Kohle ohne Ende kriegen, wenn wir berühmter wären. Anime on Demand soll es heute kommen, tatsächlich die erste Folge. Krass. Es steht drin im Plan heute Abend um 8 im Simulcast, so wie ich das verstanden habe. Es steht offiziell im Programm drin und man sieht ja immer schon diesen komischen Cowboy-Jäger. Da bin ich mal gespannt, wer das sein soll. Den hat man ja vorher noch nie gesehen. Der hat aber auch so ein krass krankes Lächeln wie Titan selbst. Ja. Und heute steht drin tatsächlich im Programm Sonntag 20 Uhr Attack on Titan 3. Neu, Sub. Geil. Ich hoffe nur, es ist nicht irgendein Film oder sowas. Das könnte es natürlich auch sein. Aber ich glaube, es ist Season 3. Weil sie haben ja zwischendurch auch mal so Filme gemacht, ja. Wo sie nochmal die Handlung zusammengefasst haben. Die gibt's ja auch. Okay. Aber ich glaube, da gab's nur die zwei irgendwie, Feuerroter Pfeil oder wie die hießen. Die gibt's nämlich auch auf Anime On Demand. Xingxiongletten. Xingxiong. Da gibt's Reisschnaps und eine schöne Xingxionglette. Feuerrote Xingxionglette. Ja, wenigstens sind wir jetzt nicht mehr die rassistischsten hier. Genau, es gibt die zwei Movies. Es gibt Feuerroter Pfeil und Bogen und Flügel der Freiheit. Das ist auch so ein austauschbarer Titel, oder? Wings ja, of Freedom. Das ist. Aber ich muss eben sagen, die Logos, die sie da haben für die Einheiten, irgendwie ist das schon geil. So das Design, ich feiere das total. Es ist irgendwie so schlicht, aber es fetzt. Aber genauso feiere ich, weil ich Robert gerade sehe, wie er das Raketenbräu einschenkt. Ich feiere einfach das Design auch von dem Raketenbräu. Ich feiere. Ja, es ist so schön klassisch, ne? Ich feiere einfach diese Rakete, wo unten der Antrieb einfach mal Hopfen ist. Schön. Oder Weizen oder, ja, oder eine Gerste. Gerste wird es sein. Gerste. Ne? Schön Weizen. Richtig dämlich. Prost, auf dich. Willst du auch eins? Soll ich dir auch eins machen? Ich mach auch eins. Einer muss. Wenn schon, den schon. So. Ich trinke erstmal aus der Flasche. Interessant. Musst du mal dran riechen. Hat auch einen ganz eigenen. Ja, willkommen Chemie. Willkommen zum zum Biertasting. Heute Raketenbräu. Willkommen zu Asien. Vor allem ist die Flasche voll bis zum Gehen nicht mehr, ey. Ja. Oh, das sehe ich auch gerade, ey. Ich habe da extra Inhalt bekommen, ey. Das wird jetzt. Aber du hast richtig extra Inhalt gekriegt. Das wird jetzt ein ASMR, quasi. Schütze ja nicht auf deine Tastatur. Hat man nichts gehört. Gestern hatten sie eine gute Partyidee. Da war, die Bierflaschen waren, ein Drittel des Bierkastens war ausgetauscht. Also da waren Bierflaschen, haben sie leer gemacht und haben dann irgendwas anderes. Salzwasser und so eine Scheiße reingemacht. Oh, Na, super krass. Das ist ja. Da war auch schön fies, ey. Der Gag des Abends war immer, also ich war gestern auf einer Geburtstagsfeier und da haben die das so als Geschenk gehabt. Da war hier so, es war alles alle mit Gaffer abgeklebt. Hast du auch nicht gesehen, haben sie dann irgendwie wieder zugemacht, frag mich nicht wie. Und haben so, da war die Flasche voll mit, wie hieß denn das? Semmelmehl. Paniermehl. Und dann war der Running Gag ist ab und jetzt noch ein bisschen Semmelmehl auf der Bühne so. Und da hat das immer so, der Kumpel hat das immer so gedreht und dann kam da immer so Semmelmehl raus. Das war richtig stark. Prost erstmal jetzt. Das war der Special Effekt, ey. Ja, Prost, Hat noch nicht gereicht. Noch ein Schluck. Oh, Oh fuck, ich fürchte, das ist der dritte Film erst, Attack on Titan. Fake News. Ich fürchte, es ist der dritte Film erst. Okay. Interessant. Sage ich es mal so. Also ich habe, wie gesagt, mein erstes Craft Beer. Ich finde es ganz schön herb. Hm? Ja, das ist es auf jeden Fall. Aber nicht unschmeckend. Das ist ein bisschen wie Kaffee trinken. Es hat irgendwie so eine süßliche Note mit drin, hast du so das Gefühl, gell? Aber das ragt. Das ragt in den Hals hinein, wie Helge Schneider sagen würde. Es ragt weit in den Hals hinein. Es ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie für den Sommer auch gar nicht so schlecht irgendwie. Es hat so was Erfrischendes ganz dabei. Es bockt nicht so. Das stimmt. Nicht zu herb, sag ich mal. Ja. Hier steht ja auch dabei, welcher Hopfen da verwendet wurde. Genau. Welches Malz? Cascade und East Kent Golding Hopfen. Pilsner, Weizen, Münchner und Kara. Vor allen Dingen es ist halt schon, hat halt viel, ist halt ein Craft-Bier, sagt sie schon. Das ist einfach, sicher, die brauen auch im großen Stil, aber es ist halt nicht Mainstream und das merkst du. Ja, ja. Und das merkst du. Das ist dann eher sowas, das genießt du mal, das ist nicht gedacht zum Betrinken, sag ich mal, nee. Wie das oft so gemacht wird, so ja. wo du dir dann einen Kasten Bier holst, da im das ist auch zu teuer zum Betrinken. Genau, ja, das kommt auch dazu. Was kostet eine Flasche? 3 Euro oder so? Oder 2,50? 3,50? Es war sogar günstiger, glaube ich. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich bezahlt hatte. Ich hatte ja, glaube ich, 16 Flaschen bekommen. Ja. 30 Euro oder so. Irgendwie sowas in der Dreh. Irgend sowas, ja. Das ging eigentlich, also so um die 2 Euro waren das, glaube ich. Genau. Aber trotzdem, für 0,33er Flasche Bier, 2 Euro ist halt. Das ist eine Ansage, ja. Ja. Aber es ist halt was Besonderes. Und das sehr schicke Design, das hat schon was, muss ich sagen. Und ich sag mal, man supportet auch noch Leute, die man mag. Ja. Das kommt eben immer noch dazu. Es ist auch so, es ist einfach auch so Fanservice, muss ich sagen. Und ich finde das auch gut, dass die sowas halt auch machen. So. Auch halt doch so ein bisschen alternativ denken. Ich meine, wir wohnen im kleinsten Dorf, so ungefähr. Für uns ist ein Craft Beer halt nochmal was ganz anderes. Mhm. Sowas gibt's halt bei uns einfach in der Nähe nicht. Ach nee, es war doch ein bisschen teurer als gedacht. Es waren 43,08 Euro mit Versand, was ich bezahlt habe. Krass. 16 Flaschen. Da müsste 10, 6 Euro Versand. Aber ich habe mir gedacht, das muss man sich mal gönnen einfach. Das ist, ja. Ich habe das viel. Ich habe da gar nicht gezuckt. Ich habe das aber gleich bestellt, als das rauskam. Als die Nachricht kam, jetzt kann es vorbestellt werden, habe ich das sofort bestellt. Ne? Okay. Ich habe es viel zu spät mitgekriegt. Ja. Und ich habe es auch erst nach dem Hamburg-Besuch mitgekriegt. Weil ich hätte mir vorstellen können, dass die in ihrem Laden nämlich da noch was hätten stehen gehabt. Mhm. Weißt du? Und ich war ja dort. Steht da Adresse hinten drauf. Fischmarkt war ich ja. Weißt du? Also. Ja, so kommt's noch zu dir. Geil. Es hat seinen Weg selbst gefunden. Nice. Ich danke dir, Peter. Super geil. Ja, kein Ding, ey. Das musste sein. Das musste sein. Na, da mache ich jetzt gleich mal mit meinem Present weiter. Zeigst du heute ordentlich Präsenz. Präsenz. Und zwar habe ich ja das letzte Mal schon halb gespoilert, was das ist. Was richtig Nices. Ich bin gespannt. Eine DVD. Batman hält die Welt in Atem. Die Special Edition. Oh Gott. Mit Catwoman, dem Riddler. Der in der deutschen Synchro-Version heißt der Rätselknacker. Joker, der Pinguin. Und das Katzenweib. Catwoman. Oh Gott. Katzenweib. Und mit Adam West natürlich. Also ein schöner. Ich hab den Film schon geguckt. Deswegen ist er ausgepackt. Ich habe mir einfach mal erlaubt, die mal zu gucken, damit ich weiß, was ich da schenke. Kannst du ruhig machen. Und freut dich. Ist geil. Ein Highlight des Films unter anderem ist halt, ich sage nicht mehr, die Badstrickleiter. Ja, das ist so geil. Das ist so geil. Jetzt schon weg. Das ist so geil. Ey, der Film macht Spaß. Der macht richtig Spaß. Ich mag auch einfach dieses Trash-Cover schon. Also ja. Vorne diesen Batman drauf mit aufgemalten Augenbrauen. Ja. Dieser blaue Anzug. Mit so einem gelben Spot mit einer schwarzen Federmaske. Da haben sie irgendwas mit den Farben da verdreht. Ja, auf dem Cover zumindest. Ist total... Richtig und geil. Es wirkt auch so ein bisschen verpixelt alles so. Also da ist auch nicht ganz scharf, auch der Batman. Gell? Ja, den habe ich aus der Krabbelkiste im Saturn. Da hatten sie so Aktionen hier, 3,33 Euro. da habe ich das Ding gesehen, das ist was für Peter mitgenommen. Ich habe mir, wie gesagt, aber trotzdem schon mal angeguckt, damit ich auch weiß, was ich verschenke. Das ist übrigens der Boxlehrer von Rocky Balboa. Ach ja, der Pinguin. Ne? Krass. Mickey. Richtig geil. Allein schon die Beschreibung hier hinten drauf ist schon ultra lustig. Ja. Ich lese mal vor. Genau. Die Vereinigte Unterwelt will die Weltherrschaft übernehmen. Zu diesem Zweck stehlen Joker, Pinguin, Riddler und Catwoman eine Erfindung, mit deren Hilfe sie die gesamte Menschheit pulverisieren könnten. Nur zwei sind in der Lage, diesen düsteren Plan zu stoppen. Batman und Robin. Doch auch die Gegner wissen, was es heißt, wenn das Rächer-Duo ins Spiel kommt, und so locken sie die beiden heimtückisch in eine Falle. Wird es den beiden Fledermaushelden gelingen, das skrupellose Verbrechersyndikat rechtzeitig auszutricksen, um so die Welt vor der drohenden Katastrophe zu retten? Echtes Popkino. Witzig, grell, überdreht und herrlich infantil. Das ist es halt wirklich. Ende war auch gut und herrlich infantil. Das fasst aber so geil zusammen. Das ist einfach stark. Der Film ist stark. Das Geile ist auch, aus heutiger Sicht sehen die alle aus, würden so von einer Kostümparty kommen. Gell? Einfach die Designs von den Kostümen. Der Rätselknacker und das Katzenweib. Die Deutschen, die haben ja nicht gesagt, das ist der Riddler in der deutschen Version. Das sagen die, der Rätselknacker und das Katzenweib. Vor allem diese Unterhosen auch von Batman und Robin. Ja, richtig stark. Oh, herrlich. Was ist denn da noch mit drauf? Der Trailer ist auch mit drauf, sehr gut. Richtig nice. Oh, da werde ich eine gute Zeit mit haben. Ich habe den hier geguckt und habe gelesen zwischendurch. Ich habe den alleine geguckt und einen Film, den du alleine guckst und der dich krass zum Lachen bringt. Das ist ein guter Film. Ein lustiger Film. Ich finde auch geil diese Comic-Einblendung hier oben, einfach so für die Geräusche, gell? Pow! Thwack! Und der Schauspieler vom Joker, der hat ja auch, das ist ja quasi der Film zur Serie, der hat sich immer geweigert, seinen Schnurrbart abzurasieren. Und deswegen hat er immer seinen Schnurriss überschminkt. Das siehst du im Film ganz besonders gut. Man kann es hier schon ein bisschen erahnen. Genau, der hat immer seinen Schnurriss einfach übermalt. Ist ja herrlich. Richtig geil. Der Rätselknacker und das Katzenleib. Die Bettstrich. Fahr die Bettstrickleiter aus. Und das Geile ist, da steht unten dran auch, da steht an der Strickleiter unten Bettstrickleiter dran. Das ist so geil. Musst mal überall achten. Musst mal achten, was da immer im Hintergrund so dasteht. Und was da so immer dasteht. Mhm. Bett so und so. Bett so. Alles mit Bett vorne dran. Das ist auch so ein Running Gag eigentlich. Ja. Und da muss man wieder sagen, das haben sie bei Batman Ninja auch versucht, aber nicht erreicht einfach so diesen Kult. Denn natürlich ist es was Moderneres. Aber jetzt so im Vergleich, Robert. Ja. Batman hält die Welt in Atem oder Batman Ninja? Batman hält die Welt in Atem. Definitiv. Definitiv, weil der Film ist, der macht einfach Spaß. Ja, das ist sogar die Special Edition, sehe ich gerade. Na klar, die Special Edition bedeutet, wie in so einem alten Louis de Funès Film, dass da kurz der O-Ton kommt und drunter ist quasi so eine gecuttete Szene, die sie wieder reingeschnitten haben. Und drunter sind dann ist dann halt Schrift. Subtitles sind dann halt drunter. Oh Gott. Da gibt es mehrere Louis de Funès Filme, wo sie da nochmal was dran geschnitten haben. Da bin ich mal gespannt. Oder dann je, und dann kommt da unten Entschuldigung. Sonst nicht meine Art. Ist dann Untertitel quasi. Ja. Richtig nice. Guck dir den an. Okay, übernehme ich gleich mal. Der Film ist stark. Ich freue mich drauf. Ich gucke mir den auf jeden Fall an. Also es passt gerade zu meinem nächsten Thema. Und zwar gaming-technisch habe ich ein bisschen wieder gezockt. Ja. Und zwar habe ich jetzt Batman Arkham Knight nachgeholt. Das war der. Das war doch das, was sie so gebasht das haben. Das war das, ne, was so der Abschluss der. Mit Trilogie sagen sie immer, weil der eine Teil war ja der von einem anderen Teil Studio. War von einem anderen Studio, ja. Ich finde aber, der muss eigentlich, wenn du das spielst, wird auch Rückbezug auf den anderen Teil irgendwie genommen. Also ich weiß nicht, wo. Okay. Also so ein bisschen, entweder war es Zufall, bei mir kam es immer so vor, als hätten sie den fast auch noch so halb mit einbezogen, weil immer wieder so ein bisschen Andeutungen kamen. Mhm. Aber vielleicht kam es mir auch nur so vor. Ich fand den ziemlich cool. Batman Arkham Knight. Also ich kann nachvollziehen, warum der so gebasht wurde, sage ich mal. Aber ich finde, der hat halt so einige Sachen drin im Gameplay. Also ich habe ihn komplett durchgezockt jetzt mittlerweile. War jetzt auch wieder ein bisschen im Collector-Wahn. Und ich kann so nachvollziehen, woher das kommt. Aber ich finde trotzdem, der hat einfach geile Ansätze, so was das ganze Gameplay angeht. Ich finde es ja ein bisschen zu groß, das ganze Game, so, weil du eben drei Inseln hast, so sozusagen von der Stadt, wo du zwischen hin und her fliegen kannst und rumfahren kannst. Aber allein dieses Feeling mit dem Batmobil, mit dem Batmobil rumzufahren, ist irgendwie geil. Also vor allem, weil du so eine Mischung aus Rennschlitten hast und Panzer einfach. Das fetzt irgendwie so. Du kannst, wenn du Bock hast, fährst du da ganz rasant durch die Straßen, jagst auch Verbrecher. Du hast immer wieder Autos, die da rumfahren mit Verbrechern, kannst die jagen, wenn du Bock drauf hast. Was natürlich auch immer das Gleiche ist. Du verfolgst die, wählst die an und dann. Das Highlight für mich sind eigentlich die Sprüche von den Verbrechern auf den Straßen. Also ich habe da manchmal so flach gelegen, dass so, scheiße, es ist Batman! Fahr schneller, drück auf die Tube! Batman kommt! Verdammt, wir können ihn nicht abhängen! Ist er weg? Wenn die dich dann ein bisschen abgehängt haben, ja. Kannst du die immer noch verfolgen, so dass die Knall bricht dann erst nach einer Weile ab. Dann hörst du, ja. Haben wir ihn abgehängt? Ist er weg? Ich sehe ihn nirgendwo. Und dann fährst du wieder nachher, scheiße, da ist er wieder! Die kannst du halt so richtig trollen auch. Also das macht übelst Spaß. Geil. Und das absolute Highlight war für mich in dem Bezug auch das Spiel. Ich weiß nicht, kennst du die Story so vom Spiel? Also ich muss das jetzt spoilern, weil danach... Also ich habe nur Arkham City angespielt und Arkham Asylum habe ich durchgespielt. Ich spoiler das jetzt einfach mal, ja, wenn es okay ist. Klar, ich spoiler mal, es kommt raus, erst Bruce Wayne am Ende. Gell? Also Batman wird aufgedeckt, die Identität. Ach so, okay, Er wird demaskiert, ne? Aber okay. Er macht selbst. Also er entscheidet es selbst, dass er's. Also er macht's nicht selbst, aber er sagt, es ist okay sozusagen. Also er wird in die Enge getrieben von Scarecrow und sagt am Ende, soll Commissioner Gordon ihn quasi die Maske abgeben. Also er soll seinen eigenen Retter quasi entthronen sozusagen. Und dann sagt Bruce Wayne oder Batman, sagt dann, es ist okay. So, tu es so ungefähr. Ja, so, dann macht er das und er nimmt es halt dann so mit Stolz ungefähr. Versucht seine größte Angst zu bekämpfen. So, ungefähr. So und danach kommen eigentlich dann meine größten Highlights noch auf den Straßen, weil dann kommen Sprüche zu deiner Identität. Okay. Das ist der Allergeiste, gell? Ich verstehe nicht, was Wayne davon hat. Warum holt er sich so einen fetten Panzer? Kann er den von der Steuer absetzen oder was? Geil. Oder dann kommst du an, die haben trotzdem irgendwie noch Schiss vor dir, gell? Dann kommst du an, aber dann kommen trotzdem Sprüche, wo sie dich dann dissen, so, weißt du? Okay. Kommst du an, so, komm her, du Millionärsöhnchen, wir verkloppen dich jetzt. Geil. So Sprüche kommen da. Ist ja da cool. Könnte ich mich wegwerfen. Das ist ja nice. Das finde ich geil gemacht, dass sie wirklich solche interaktiven Dinger auch nach dem Game, also wirklich für das Aftergame eigentlich, für das Late Game, sowas wirklich noch drin haben, wo nochmal so kleine Überraschungen kommen oder Sprüche, die sich einfach verändern. So, das fand ich sehr cool und ambitioniert, dass sie sowas gemacht haben überhaupt. Mhm. Dass das Spiel darauf dann auch reagiert, auf deinen Spielstand wirklich. Geil. So mit den ganzen normalen Aktivitäten und sonst. Das Spiel an sich, für mich war es geil. Es gab so ein paar Stellen, die fand ich unschlüssig, wo ich auch manchmal gar nicht wusste, was ich machen sollte oder wo es jetzt weitergeht. Ja. Wo ich ein, zweimal sogar wirklich gucken musste und nicht gerafft habe, wie es jetzt weitergeht. Mhm. Wo für mich die ganze Level-Architektur blöd gemacht war. Das gab es früher eigentlich nicht in den Games. Ja, die waren sehr schlauchartig, ne? Genau, ne? Aber trotzdem gut. Das war eben mehr offen. Ja. Aber trotzdem, wenn du ja dann in die Mission gegangen bist, hattest du ja trotzdem wieder wie Level-Schläuche. Aber es gab trotzdem Situationen, in denen wusste ich nicht, was soll ich jetzt machen. Okay. Sondern wo ich sogar mal nachgucken musste. Vielleicht habe ich mich auch zu blöd angestellt. Und gut, du hast nun diese Option mit dem Batmobil, die du dann eben, an die du auch immer denken musst, die ich dann manchmal außer Acht gelassen habe, weil mit dem Batmobil gehst du immer von aus, da komme ich jetzt nicht rein. Und manchmal gab es aber dann auch Abschnitte, wo das Indoor braucht, das quasi, das Ding. Und dann musst du erstmal einen Weg finden, das Batmobil reinzukriegen, sozusagen, in die Bude. Ah, okay. Und das fand ich eigentlich eine coole Idee. Und das wird auch später in diesen ganzen Riddler-Rätseln, es ist sehr übertrieben, 243 Riddler-Rätsel, gell? Ich bin jetzt gerade dran, die zu lösen. Okay. Irgendwie habe ich trotzdem noch Bock drauf. Erst habe ich gedacht, kein Bock. Und dann habe ich jetzt so ein paar Nebenmissionen noch gespielt, ein paar Verbrecher noch in den Knast geholt, was ich auch sehr befriedigend finde. Du hast nämlich das Polizeirevier und kannst ja da auch jederzeit reinfahren mit deinem Bettmobil. Und dann kannst du auch aussteigen und diesen Keller quasi vom Polizeirevier erkunden. So. Und da hast du unter anderem dann eine Asservatenkammer, wo die ganzen Waffen von ehemaligen Schurken, die jetzt nicht im Spiel sind, auch drinnen liegen und sowas, ja, die dann auch entsprechend von Batman kommentiert werden können, wo du dann drückst und dann so, ach ja, das und das war da und dies und das. Das ist die Peitsche vom Katzenweib. Und dann hast du eben auch, immer wenn du einen Verbrecher gefangen hast, hast du so eine Gefängniszelle da drin. Ja. Und die kommen halt alle in diese Gefängniszelle und hocken dann alle zusammen wie die letzten Kunden und kannst sie dann auch nochmal anquatschen. Ja, dann kommen nochmal dumme Sprüche. Und mir hat's gut gefallen. Also ich fand so dieses gesamte Ding eigentlich ganz geil. Man muss ja aber mal überlegen, wie kaputt das war. Ja. Das rauskam, gell. Also, das hast du auch halt selbst jetzt noch gemerkt. Also ich habe auch manchmal richtig extreme Fehler gehabt, extreme Bugs noch. Okay. Mit der jetzigen Version. Also die PC-Version gibt's ja bis heute nicht, glaube ich. Nicht mehr, die haben sie komplett rausgenommen. Die ging am Anfang gar nicht, gell? Ja. Hm. Da haben sie sich auch einen Bock geschossen. Aber ich find's nicht so schlecht, wie es gemacht wurde, das Game. Also ich habe mich da ein bisschen vorgesträubt, aber ich habe jetzt großen Spaß mit gehabt. Klar, es gibt viele Collector-Sachen wieder, wie es in diesen einfach in diesen offenen Welten jetzt immer üblich ist. Ich erinnere mich eben nicht. Du konntest die Riddler-Sachen oder diese Fragezeichen zum Sammeln zum Beispiel, gab es ja auch schon im Arkham Asylum. Ja. Aber du konntest da nichts damit freischalten, oder? Du schaltest dann, wie waren das damals? Ich weiß es nicht mehr. Also im jetzigen Spiel schaltest du dann Konzeptarts und Kram frei. Okay, also nichts Relevantes eigentlich. Jetzt lest wenn du da irgendwie so geile alternative Rüstung oder so. Sowas finde ich da auch mal geil, wenn sie sowas da machen, weil das belohnt mich da mehr, wenn ich dann am Ende so ein geiles Ding oder wenn du halt die 243. geholt hast, dann kriegst du halt das Original Adam West Kostüm oder so. Mhm. Weißt du, irgendwie sowas wäre halt super nice. Ich weiß noch nicht, also sowas finde ich halt immer gut. Mich interessiert halt noch das richtige Ende, aber ich weiß auch noch nicht, ob ich es mir bei YouTube angucke oder ob ich es wirklich noch schaffe, die 243 Riddler zu schaffen. Du hast ja auch Probleme mit richtigen Enden, gell? Gerade bei Witcher. Ja, na. Das Ende, was ich jetzt hatte, eigentlich ist es schon für mich so abgeschlossen, sag ich mal. Ja, gut, bei Batman kannst du nicht viel falsch machen, das ist halt das Ende, was ist. Und am Ende heißt es dann, Nightfall-Protokoll wird aktiviert, so ungefähr, gell? Mhm. Sind Sie sich sicher, Sir? Das fand ich auch ganz geil, so wenn du es geschafft hast, steht er am Ende nochmal so auf dem Dach vom GCPD und kontaktiert nochmal Alfred und dann sagt er hier, Protokoll Nightfall aktivieren. Sind Sie sich sicher, Sir? Wollen Sie das wirklich tun? Und da wisst ihr schon natürlich, da will jetzt alles sprengen, so ungefähr. Also will seinen ganzen Kram auflösen und will untertauchen, so ungefähr. So, und dann sagt er, sind Sie sich sicher? Ich brauche die Stimmbestätigung. Da muss ich lachen. Marfa. Echt? Also, es sind auch sehr viele geile Sachen, so einfach Referenzen an andere Bösewichte, teilweise auch andere DC-Helden und sowas auch noch drin. Mhm. Ja, es reicht schon, dass Batman hier rumspringt, auch auf den Straßen, solche Sprüche kommen da auch. Hoffentlich kommt jetzt nicht noch dieser Typ aus hier, wie heißt die Stadt? Metropolis, gell. Hoffentlich kommt jetzt nicht noch dieser Freak aus Metropolis rüber. Geil. Solche Sprüche kommen da halt auch, gell. Auf jeden Fall. Oder ich bin der Meinung, ich habe neulich einen Roboter auf den Straßen gesehen. Das kann eigentlich gar nicht sein. Na ja, habe ich auch gedacht, soll so eine Anspielung an Dingen sein. Cyborg, ne? Cyclops, wollte ich sagen. Aber mir ist dann noch ein Roboter begegnet im Spiel, also scheint es eher der gemeint zu sein. Von dem Bösewicht. Ich muss mal meine Schuhe holen. Ich werde die Füße. Ja, Robert werden die Füße cold. Cold. He's so cold. Brauchst du Hausschuhe? Nö. Ja, sind die Füße ganz geil. Mir geht's gut. Okay, ja, wie gesagt, also mir hat es sehr Spaß gemacht. Ich fand, für mich war es wieder ein schönes Batman-Game. Ich habe es durchgezockt mit großem Spaß. Man muss überlegen, du spielst es auch nach ein paar Patches. Ja, das stimmt natürlich. Ne? Aber ich finde es wieder geil, was sie dafür einfach für Gadgets drin haben. Das ist für mich auch immer das Highlight an den Games gewesen. Mhm. Die haben halt verstanden, was Batman ausmacht. Batman macht nicht nur dieses knallharte, dieses auf die Fresse hauen, alle verkloppen, vermöbeln, aber immer nur ausschalten, nie töten. Das nervt. Das ist immer so eine Sache, gell? Und damit wird auch ein bisschen gespielt in der Story, das finde ich übrigens interessant. Ja. Die Story kennst du ja nicht so richtig, das geht ja darum, dass Joker ist ja tot. Na? Und der Joker ist in ihm drin, so ungefähr. Er hat noch von Joker... Machen Sie Bad Metal 3. Er hat von Joker quasi so dieses Serum oder sein Blut bekommen oder was, ja, das auch immer, ja, war, was da in dem Spiel geht, das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Und da heißt es dann, es gibt 5 Joker, so ungefähr. Was ja auch so eine Story ist, die sie in den Comics auch haben, es soll nicht nur einen geben. Das wurde ja auch mal aufgelöst so ein bisschen. Okay. So, und das wird dort auch, also es wird eben sehr viel auch von den Comics aufgegriffen, das hatten sie in den alten Spielen auch schon, aber ich finde in dem Spiel das nochmal krasser. So, und bei den Riddler-Rätseln finde ich auch geil, dass sie diese Perspektivrätsel wieder dabei haben. Das hatten wir ja nicht ganz so. Aber an ein, zwei Stellen hatte ich sie. Das gab es mal in dem ersten Arkham Asylum. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, da musstest du dann immer diese Fragezeichen zusammensetzen. Die waren dann an verschiedenen Gebäudeteilen so. Und dann musstest du dich in die richtige Perspektive begeben, ne? Und dann scannen. Das fand ich immer ganz geil. Das haben sie da auch ein bisschen mit drin. Ja, insgesamt. Und das Beckenbier, mir hat es gut gefallen. Ich habe da richtig Spaß mit gehabt, so. Es macht halt auch Spaß, einfach als Panzer da rumzufahren. Also, ja. Baust dich einfach auf wie so eine Maschine und dann fährst halt ein bisschen langsamer rum und navigierst da rum und knallst alle ab. Geil. Klingt ganz lustig. Fest. Ich hab, weil du ja immer so solche Rätselsachen magst, musst mal das Remake von Tomb Raider spielen. Das Remake? Da kriegst du in... Naja, das... Also nicht das Remake, sondern das Reboot. Vom allerersten jetzt? Nee, das Reboot von Tomb Raider. Reboot. Okay, ja. Das Reboot. Mit der... Rise of the Tomb Raider, keine Ahnung, wie das hieß. Ich glaube nicht Rise of the Tomb Raider. Mit der schmaleren Lara. Mit der schmaleren, mit der jungen Lara, wie die quasi durch Scheiße geht und dann so wird, wie sie wird. Mhm. So quasi die Origin-Story, was sie letztens erst verfilmt haben. Und da sind ja... Da kannst du Geocaches finden. Und dann sind ja da immer so Rätsel drin und so. Das, ich glaube, das könnte dir auch gefallen. Und nur so als kleiner Hinweis. Ich habe gestern Suicide Squad geguckt. Und möchte darüber 2-3 Worte verlieren. So. Das passt ja auch gerade. Das Wichtigste zuerst. Deswegen wollte ich das jetzt sagen. Margot Robbie. Was ist mit der Frau los? Ey, ich finde, die ist eine tolle Besetzung für... Die ist perfekt. Die ist perfekt für Harley Quinn. Für Harley Quinn, ne? Für Harley Quinn perfekt. Wir haben ja richtig auf den Sack gegen Will Smith. Da ging mir hart auf den Sack. Der Film ist im Allgemeinen ja nicht so gut angekommen. Er war schon in Ordnung. Ich finde, das ist so ein Sonntagnachmittag-Film, wo du nicht viel denken musst. Der Joker war ein bisschen Panne. Mars-Attacks oder was? Also, er war ein bisschen Panne. Er war jetzt nicht ganz scheiße. Das trifft sich, das sieht aber echt aus wie so ein Mars-Männchen, so ein bisschen aus Mars-Attacks. Die Lache fand ich halt... Und ich fand das Joker-Mobil geil. Dieser Prolo-mäßige Glitzer-lila lackierte Lambo-Verschnitt hatte irgendwie was. Geil. Und da haben ja auch nochmal schön das klassische Kostüm untergebracht von Harley Quinn aus der Animated Series, haben sie nochmal schön untergebracht, ein bisschen in einem Backflash, also in einer Traumszene eher, in einer Vorstellung und nochmal, wo sie sich wieder ausrüsten quasi. Ist schon sehr nice. Die Frau ist halt einfach irgendwie hübsch. Die ist halt einfach nice. Die hat das gut gespielt. Ich hätte es wahrscheinlich eher auf Englisch angucken sollen. Und am geilsten fand ich ja, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber die kriegen ja sowas implantiert, wo sie dann in die Luft gejagt werden können. Und ich wusste, einer von denen, entweder der mit dem Bumerang oder der einfach mal aus der Kalten eingeführt wird und sage, der ist super gut im Klettern. Da wusste ich, einer von den beiden, der wird auf jeden Fall einen Kopf gesprengt kriegen. Und so war es halt auch. Ich überlege auch gerade, wie der hieß. Der war so unnötig. Ja, der war richtig dumm. Und irgendwie auch die Enchantress, die war... Slipknot heißt der. Slipknot. I put my fingers into my eyes. It's the only thing. Ja, es ist, Luft gesprengt. Wie gesagt, es ist ein interessanter Sonntagsfilm, so zum Runterkommen. kein Geld bezahlt, Netflix, scheiß drauf. Ey, willst du nicht viel nachdenken, Marco Robbie genießen, die herrlich, aber auch herrlich zerrissen manchmal wirkte. Das fand ich auch ganz interessant. Ja. Die hat Harley Quinn nicht einfach nur bekloppt und verrückt gespielt, sondern auch sehr manchmal, gerade wo sie denkt, menschlich, ja, also, wo sie denkt, der Joker ist draufgegangen und so. Mhm. Und manchmal sehr auch gediegen einfach. Mhm. Aber nice. Und die hat halt schöne große Fresse gehabt. Wenn ich mir für den, also halt immer weiß, die Sprüche, wenn ich mir hätte auch vorstellen können, obwohl die ein bisschen zu alt ist für die Rolle, Kate McKinnon. Hätte ich mir auch vorstellen können. Das ist die Kampflesbe aus Ghostbusters. Ach so, ja, das hat man schon mal. Genau, die könnte ich mir da auch richtig gut vorstellen. Die hätte das bestimmt auch richtig schön abgedreht. Die hätte das noch abgedrehter gespielt. Hm? Die war richtig abgezogen. Die hätte richtig abgezogen. Die wäre auch eine Besetzung, ja, da hast du recht. Ja. Und natürlich das Lächerlichste halt, Bruce Wayne. Der wahrscheinlich schlechteste Batman aller Zeiten für mich. Es wird mir einfach, je öfter ich den als Batman sehe, Ben Affleck, umso schlimmer wird, habe ich das Gefühl. Krass. Wie der da steht. Immer wenn der nach unten guckt. Ich bin Batman. Ich bin Batman. Und bei dem wirkt das so aufgesetzt. Ich verstehe das nicht. Mhm. Bei dem wirkt das so merkwürdig einfach. Die tiefe Stimme bei Christian Bale zum Beispiel. Das war ja so der erste, der wirklich eine verzerrte Stimme hatte eigentlich. Mhm. Die anderen haben normal gesprochen. Wenn ich jetzt so an die früheren Batmans denke. Och ja, wie hieß der? Der letztens mit dem Roller gegen die Windschutzscheibe gefahren ist. Fuck, wie hieß denn der? Der ganz berühmte hier. Nescafé. Ja, ich weiß. Fuck. Nespresso. George Clooney. Selbst der hat nicht so eine tiefe Stimme gehabt, so. Aber bei Bale war das in Ordnung. Es klang auch nicht scheiße, aber bei dem klingt es irgendwie scheiße. Ich wüsste aber auch nicht, wen du dort besetzen sollst. Der ist doch so ein Balki. Ich verstehe das nicht. Der ist so, der wirkt so mächtig. Wisst ihr, wen ich mir mal wünschen würde? Wen? The Rock. mit seinen geilen Blicken. Da platzt aber der Anzug. The Rock wäre auch von der Statur her ein geiler Killer Croc gewesen. Das stimmt, ja. Ein richtig geiler Killer Croc. Ey, der Killer Croc ist ja lächerlich. Mit der riesen Eierbirne. Der sieht richtig behämmert aus. Ich fand den Film noch hier El Diablo nicht schlecht eigentlich. Der war auch okay, ja. Den fand ich noch ganz cool als Charakter. Weil der als einziger mit Deadshot eine Geschichte hatte. Eine richtige Geschichte. Mhm. Die anderen wurden kurz angerissen. Ja, und hier der Joker-Frau. Harley Quinn hat auch, die hatte halt auch eine Story. Ja. Und der Rest ist einfach austauschbar. Dieser komische Pseudo-Sergeant, dann der Boomerang-Klaus und dann noch diese Japano-Bitch, die eigentlich zu den Guten gehört, die eigentlich gar nicht zum Suicide Squad gehört, finde ich. So, weil die ja eigentlich nur die Leute mit erpressen und so. Ja, das war auch Will Smith war für mich auch da unnötig in dem Film. Da hast du so richtig gemerkt, wie der gesagt hat, naja, wenn ich die Rolle spiele. Dann aber nur mit einem guten Unterton. Genau, dann. Ich bringe zwar Leute um, aber eben für meine Tochter, damit wir durchkommen und damit das nice ist und das ist halt mein Job und. Dann will ich wichtiger sein in diesem Film so ungefähr. Ja, auf jeden Fall. Das haben sie richtig drum gebastelt. Ich fand das doch so lächerlich, wo sich die Tochter vor Bruce Wayne, also vor Batman gestellt hat. Entschuldigung, jetzt habe ich gespoilert, dass Bruce Wayne Batman ist. Egal. Das kann doch nicht wahr sein. Ich finde halt, die hat so einen riesigen Mund, so einen breiten Mund und das passt so gut, ey. Ich fand diesen ganzen Plot so mit dem Bösewicht auch unnötig, so irgendwie mit der Enchantress. Ich hätte mir da euch was anderes gewünscht. Ja. Ich weiß ja nicht was, aber. Hey, DC-Filme. Das war dann wieder sorry, DC-Filme. Porträt wieder. Die machen es immer zu krass irgendwie, finde ich. Anstatt dann lieber mal ein bisschen am Boden zu bleiben, da irgendwie. Ja. DC-Filme, das merkst du immer wieder. Ich wusste also ehrlich gesagt nicht, was ich wirklich von... Ich fand den Joker auch nicht mad genug, teilweise. Hm. Es ist halt... Wir sind Joker-mäßig einfach verwöhnt. Wir sind einfach verwöhnt. Du musst ja halt mal überlegen, wie das Christian Slater, wollte ich jetzt sagen. Wie hieß denn der bei Joker gespielt hat? Fuck. Was der einen Joker gespielt hat? Ja. Jared Leto. Nee, der andere. Was? Der, der den guten Joker gespielt hat. Den besten Joker. Ach so. Mann. Wie ist er denn? Ritter aus Leidenschaft hat er auch gespielt. Und Orlando Bloom sollte ich jetzt schon sagen. Orlando Bloom, nee. Ihr wisst schon, wie ich meine. Heath Ledger. Heath Ledger, ja. Heath Ledger und der hat halt richtig was hingelegt, finde ich. Der gute Joker. Das ist wirklich für mich der gute Joker, weil der ist einfach ultra evil. Aber trotzdem so unberechtigt. Der ist beängstigend einfach. Der ist beängstigend. Und der Joker muss auch beängstigend sein. Der darf, finde ich, darf keine Witzfigur sein. Hm. Der Joker ist lustig, klar. Aber er darf. Aber er darf. Der hat ja dieses. Das ist ja das Verrückte an ihm, dass er das so aufgesetzt hat. Hm. Dass es halt. Man sieht, dass es halt nur eine Maske ist. Ja, dieses Fröhliche, da ist eigentlich super kaputt und ist halt einfach super krass. Und das finde ich halt richtig nice. Ja, wie gesagt, guckt ihn euch mal an. Netflix, Geld würde ich nicht dafür ausgeben. Ich glaube, ich habe ja jetzt, es wäre auch schon mein nächster Punkt, wenn ich den noch anbringen darf. Ich habe nämlich noch zwei Punkte. So ein paar Projekte, die ich mir jetzt nochmal an die Backe nagel. Zum Beispiel möchte ich im Laufe der nächsten Zeit mal alle Bond-Filme gucken. Mhm. Dann möchte ich so mich in die Thematik Jackie Chan einarbeiten, noch ein bisschen besser. Ein paar schöne Xing-Shang-Letten essen. Und dann möchte ich mir so eine Comic-Verfilmungssammlung aufbauen. Okay. Weil ich sowas ja mag. Ich sammle ja ultra gerne. Und das sind so meine nächsten Projekten, was das Sammeln anbetrifft. Und dazu habe ich dann gleich, wenn Peter noch mal dran war, er hat bestimmt noch zwei Sachen oder eine Sache habe ich noch. Eine Sache, dass ich dann quasi dann noch mal zum Thema Sammeln noch mal was sage. Hm? Bitte schön. Und dann hätte ich noch mal Gaming-technisch. Xing-Shang-Letten. Und da interessiert mich. Ich habe in letzter Zeit wenig gespielt. Da interessiert mich auch dein Stand der Dinge, aber wahrscheinlich ist es noch Switch ich viel der Unveränderte bei diesem Spiel. Achso, das wissen die Leute noch gar nicht, dass ich mir eine Switch gekauft habe. Das hast du noch gar nicht erwähnt, richtig. Ich habe mir eine Switch gekauft, Leute. Hm? Und ich bin hyped. Ich gucke gerade so nach, was ich so immer noch mal spielen wollte. Mhm. Und gucke nach, ob das, weil die machen ja auch sehr vieles, was so die letzten Jahre noch mal erschienen ist, wie Skyrim und so, oder was die letzten Jahre halt so erschienen ist, holen die alles jetzt noch mal nach für die Switch. Und da habe ich schon die eine oder andere Sache noch mal gegoogelt, ob das vielleicht mal auf die Switch kommt oder so. Also ich bin da echt heiß. Also ich überlege schon mittlerweile, für was kaufst du denn das? Mhm. Ja, für die Switch. Also es hat sich so stark geändert, dass ich das eher sogar auf der Switch spielen würde. Weil dann kann ich schön in der Stube sitzen bei meiner Frau und kann nebenbei Switch spielen. Richtig nice. Herrlich. Geil. Ja, das ist schon geil mit diesem Portable-Feature einfach. Also ich benutze sie einfach auch nur Portable. Ich benutze sie nur Portable. Ich habe, glaube ich, die mal an den Fernseher angeschlossen, um zu sehen, wie das so ist. Aber ja, Portable, nice. Läuft. Geiler Scheiß. So, was Zocken angeht, habe ich noch was. Wie gesagt, ich habe es eben schon mal angekündigt, da würde mich auch dein Stand der Dinge interessieren, aber ich glaube, der ist unverändert. South Park, die rektakuläre Zerreißprobe, unverändert. Unverändert, ja. Ja, ich habe es durchgezockt. Du bist ein krasser Freak, ey. Es ist aber gar nicht so lang. 20 okay. Stunden, ich habe mal geguckt auf den Timer, also 20 Stunden habe ich, glaube ich, gebraucht. Okay. Wenn überhaupt, es ging eigentlich, also die Kämpfe ziehen sich schon ein bisschen, das muss man echt sagen, dieses neue Kampfsystem. Gefällt mir nicht so. Muss man echt leider sagen, das ist irgendwie gewöhnungsbedürftig. Und ich hatte auch öfters Stellen, wo ich wirklich mal Game Over gegangen bin, weil ich mich einfach vertan habe, weil ich einfach mal, man muss echt sagen, es kann passieren, wenn du ein, zwei Züge mal falsch machst oder was nicht richtig durchdenkst, dass du dir den kompletten Kampf zunichte machst. Das ist quasi taktischer geworden. Genau, und dann wird es einfach nur noch ein Krampf. Dann versuchst du noch irgendwie zu gewinnen und dann zieht sich das nur noch in die Länge. Du kriegst es hin manchmal. Also ich habe manche Kämpfe noch gedreht, wo ich gedacht habe, das ist jetzt verloren, dann bist du falsch angegangen. Oder hast das System vom Kampf falsch verstanden sozusagen. Es gab Kämpfe, da habe ich mich dann durchgebissen, habe sie noch gedreht. Es gab auch Kämpfe, wo ich gesagt habe, das macht gerade keinen Spaß mehr, das wird mir jetzt gerade blöd. Ich könnte es jetzt noch versuchen, aber ich will jetzt nicht eigentlich mein halbes Inventar verwenden, um irgendwie noch diesen Kampf zu drehen. Ja. Es ist machbar, aber es muss nicht sein. Ich bin dann auch immer so, ich hebe mir dann viel für einen Endboss auf und denke immer, was brauchst du noch? Und dann brauchst du es aber nicht mehr. Und ja, so war es am Ende auch wirklich wieder. Wobei, es gibt da noch so eine Passage am Ende, die war nochmal relativ heavy. Da habe ich nochmal wirklich alles rausholen müssen, aber hat trotzdem noch übelst viel übrig am Ende. Gell? Ja. Aber ich muss trotzdem so die ganzen Sachen, es gibt ja wieder so Beschwörungen, wie es auch beim Stick of Truth einfach gab, dass du Gegenstände bekommst und dann kannst du jemanden herbeirufen, der dir hilft, der eben Mr. Hanky oder so. Extra Damage macht, genau im Kampf, Flächendamage oder Slave. Oder der dich heilt. Das finde ich zum Beispiel auch cool, dass sowas gibt. Da gibt es ja hier Moses quasi von der Liga da. Der Superhelden oder wie sich das nennt bei South Park. Okay. Wisst ihr, was ich meine hier? Dieser Kreisel hier. Das aussieht wie so ein Riesenkreisel so. Genau, der kommt das erste Mal beim Jutileum. Ja, der Jutileum-Folge. Genau. Ich heile euch alle. Ja, es ist ja jetzt auf Deutsch, ne? Das ist so lustig. Ich habe es am Anfang auf Englisch angefangen und dann hat er das aktualisiert und hat automatisch gleich die deutsche Sprachausgabe runtergeladen. Fand ich auch nicht schlecht, weil da hast du deine gewohnte Sprachausgabe und das Schöne ist einfach auch, dass so im Kampf, was ich auch bei Batman so geil fand, einfach dieses Interaktive mittendrin, das hast du ja bei South Park auch dermaßen krass jetzt in dem Spiel, in den Kämpfen, wo zwischendurch einfach mal irgendwelche Sprüche fallen, die auch so reinpassen, einfach, wo dich kaputt lachst, so. Und dann werden einfach so Sachen eingeführt, du wirst es ja irgendwann noch spielen, deswegen will ich eigentlich gar nicht so viel vorwegnehmen. Ja. Werden ja noch so Sachen ein bisschen interaktiv eingeführt, die du dann im Kampf noch zusätzlich ausführen kannst oder die dann, interaktiv auf das, das klingt jetzt ein bisschen kryptisch, auf das, was die Personen zwischendurch mal sagen, wo du darauf nochmal reagieren kannst. Also sowas gibt es nämlich dann auch. Okay, krass. Das fand ich ganz witzig. Das passiert auch nicht jeden Kampf, das passiert dann mal und dann kommt das und dann sagst du, okay, schnell reagieren, zack, und dann hast du dir wieder einen Vorteil verschafft im Kampf. Okay. Und das ist geil. Cool. Das hat mir gut gefallen. So. Und es kommen halt nach und nach immer mehr Features. Wie weit hast du das gespielt? Oh, nicht weit, gar nicht weit, leider. Professor Chaos? Auch nicht gesehen? Nee, ich glaube nicht. Ich wollte gerade, was kam in der ersten Nacht? Die Mafia? Bist du der Mafia begegnet? Auch nicht, ja? Ich habe echt noch nicht weit gespielt. Okay, dann hast du wahrscheinlich so in der Story nicht weit gespielt auch. Ja. Weil da kommen wirklich ein paar witzige Sachen einfach so, die an die Serie da auch so geile Rückblicke bieten einfach oder eben auf aktuellere Sachen der Serie oder aktuellere Folgen. Sachen, die auch gerade in der Weltpolitik passieren und sowas, dann auch wieder darauf sich beziehen und ist ganz witzig gemacht. Ich habe mich öfters kaputt gelacht. Bei solchen Sachen ist halt immer dann schwierig. Mhm. Sachen, die sich auf aktuelle Sachen beziehen, altern halt eben sehr schlecht. Bei 10 Jahren erinnert sich da keiner mehr dran. Und das Schöne ist halt, South Park ist halt auch so grafisch halt so zeitlos. Mhm. Also ein Spiel, was du in 50 Jahren noch spielen könntest. So. Und gerade so Comic-Sachen altern ja immer sehr gut. Hm. Solche. Mal sehen, wie das so ist. Ich muss es halt wirklich mal weiterspielen. Ich finde halt, ich habe mich auch schwer getan. Ich habe schon überlegt, ob ich es mir für die Switch nochmal kaufe. Für die Schwitz. Für die Schwitz. Ich habe mich auch schwer getan, reinzukommen in das System. Also das war für mich auch ein bisschen eine Einstiegshürde. Aber als ich dann einmal kapiert habe und gemerkt habe, okay, jetzt mit dem. Du kannst ja auch nochmal switchen zwischen deinen Superheldenfähigkeiten, kannst du sagen, okay, ich probiere lieber was anderes aus. Aber ich war relativ schnell d'accord eigentlich mit meinen Fähigkeiten, muss ich sagen. Mhm. Also, aber ich glaube, ich bin da auch Rollenspiel erfahren wahrscheinlich. Das wird es zusätzlich sein. Und ich habe gleich geguckt, was kann der, was passt für meinen Spielstil ganz gut. Habe immer gleich geguckt, was wirkt für mich taktisch am besten, weil du siehst ja, was diese Attacken können, was die für einen Radius verursachen oder wo die hingehen. Da habe ich immer gedacht, nee, das ist unpraktisch, das ist mir zu wenig, so von der Fläche her. Ja. Da kann ich immer schlecht agieren, so auf dem Schachbrett. So. Und deswegen habe ich, glaube ich, immer taktisch gesehen, meist immer schon das Geilste rausgesucht. Und dann habe ich immer möglichst viele Heiler auch reingenommen ins Team. Ja. Und ich glaube, das war so die beste Kombination. Also, also diese Buffs, die deine Leute können, so die Superhelden, das macht echt viel aus. Also Keil ist sehr wichtig eigentlich. Also hatte ich eigentlich immer in meinem Team, wenn der da war. Es gibt ja Situationen im Spiel, da kannst du bestimmte Charaktere nicht nehmen. Mhm. Gibt's auch. Zum Beispiel Kai war für mich ultra wichtig, also Human Kite. Mhm. Vor allem hast du den ja am Anfang relativ schon, ne? Mhm, den kriegst du relativ früh und der ist wirklich gut. Oder Captain Diabetes ist auch gut im Kampf. Weil den kannst du so ein bisschen als Tank einsetzen. Der hat nämlich so eine Attacke, da rammt der einen Gegner weg von dir, schiebt sich dazwischen. So, und kriegt automatisch ein Schutzschild. Das heißt, die gehen dann automatisch auf den, da haut die weg, gehen auf den, der steht am weitesten vorn und Er hat ein Schutzschild, kriegt erstmal keinen Damage und kannst ihn von hinten wieder boosten. Aber das kannst du nur alle zwei Züge einsetzen, diese Attacke. Das ist dann wieder das, was du bedenken musst. Aber das reicht. Du dann wieder überbrückt. Das reicht, ne? Weil er das Schild hat, überbrückst du das wieder, den einen Zug eigentlich. Genau. Sofern jetzt nicht alle auf den gehen, dann wird es schwierig. Aber ja, das fand ich ganz, ganz cool eigentlich, diese taktische Komponente dann am Ende. Auch wenn ich nicht alle immer genutzt habe, es gab ein paar Charaktere, die waren für mich einfach nutzlos. Da fand ich, die Attacken waren beschissen, haben wenig Damage gemacht. Hättest du bestimmt taktisch besser einsetzen können vielleicht, aber die waren für mich, manche waren unnütz. Toolshed habe ich so gut wie nie verwendet. Aber das wirst du ja dann noch sehen, wenn du das spielst. Und ganz witzig finde ich einfach, dass du dieses Superhelden-Thema, was ja einfach auch immer noch aktuell ist, da so schön parodieren und da so schön mit Spielen, einfach mit diesem Franchise, was sie da aufbauen wollen, die beiden Teams, da The Freedom Pals und Coon and Friends. Geil. Und wirklich auch Bezug eigentlich auf alles nehmen, was in dem Superhelden-Universum da war. Gell? Also du hast DC drin, du hast Marvel drin. Ja. Und haben da wirklich so ein Querbeet geschaffen, wo eigentlich alle abgeholt werden, so die ein bisschen was mit Superhelden anfangen können oder mit South Park anfangen können. Und das ist cool gemacht. Und der Bezug auf die Serie ist auch einfach immer wieder da. Natürlich, die Macher sind mit an Bord. Und es gibt da so viele Highlights drin. Also es gab öfter Sachen, wo ich mich richtig kaputt gelacht habe. Geil. Also ich sag nur Professor Chaos. Diese ganze Passage mit Professor Chaos, wo du gegen ihn kämpfst quasi, die ist so cool. Da habe ich mich mehrfach kaputt gelacht. Cool. Ja. Professor Chaos. Das Ende war ein bisschen unbefriedigend, muss ich sagen. Das Ende war nicht so geil wie beim Stab der Wahrheit. Fand ich nicht ganz so cool. Also haben nochmal eine relativ coole Idee vom Ende, aber die Auflösung ist nicht ganz so cool, fand ich. Weil es einfach schon sehr vorherzusehen ist, worauf es hinausläuft. Aber der Bösewicht ist witzig. Aber vielleicht ist das auch mit Absicht gewählt. Mhm. Weil du ja bei solchen Comic-Verfilmungen ja auch meistens schon das Ende ein bisschen kennst. Mhm. Dann nach ein paar Minütchen. Ja. So. Ich meine auch, diesmal ist es ja auch so, dass sie auch mal DLCs dazu machen, also Erweiterungen. Die will ich eigentlich auch noch spielen. Ja, From Dusk Till Casa Bonita. Ja, deswegen habe ich mir gleich diese Special Edition gekauft, wo dann auch nochmal Stick of Truth dabei war. Und so. Aber digital. Hm. So. Ja, da bin ich durch. Das war mein letztes Thema. Also ich fand's geil als South Park-Fan. Unbedingt zugreifen. Rollenspiel ist natürlich nicht so jedem sein Ding, aber es ist halt wie eine erweiterte South Park-Folge und es ist cool gemacht. Fertig, aus. Ja. Und es wird wieder schön ordentlich gefurzt und geschissen. Und es gibt derben Humor und so muss South Park sein. Also genau. South Park. Für mich perfekt. Für mich super. Da komme ich jetzt zu meinem letzten Thema vom Opening-Gespräch. Und zwar im Zuge der Switch habe ich dir ja schon mal erzählt, aber ich möchte es gerne auch unseren Kollegen da draußen erzählen. Unseren Kollegen. Hallo Kollegen. Hallo Kollegen. Und zwar habe ich mir Kollege. Sachen gekauft und damit habe ich die Büchse der Pandora geöffnet. Ich habe es nicht gewusst, ich bin naiv an die Sache reingegangen. Aber ich wusste nicht, was ich mir für Probleme damit einheize. Und zwar, was ich mir für Probleme einhandle. Und zwar habe ich mir Amiibo-Karten bestellt. Für zum Beispiel so Sachen wie Super Mario Odyssey oder wenn ich dann später mal Zelda spielen werde, die Zelda Amiibos quasi auf NFC-Karten sieht aus wie eine herkömmliche Karte eben. Chipkarte, wo ein NFC-Chip in der Mitte drin ist. Und da sind halt die Amiibos drauf gespeichert, sag ich mal. Hm. Da habe ich jetzt hier 10 Amiibos für 10 Euro bestellt hier. Jetzt gerade das Set hier, das Super Mario Set mit den Amiibos. Also das ist schon mal geil, dass du dann noch so mal so eine Hülle dazu hast, so eine Sammelhülle. Ja, so gibt es aber nicht überall dazu. Sag ich schon mal gleich. So. Und zum Beispiel Bräutigam Mario, die Braut Peach und Bräutigam Bowser. Kriegst du die nicht so im Spiel? Ach so, nee, das sind ja Amiibos. Hm. Das sind ja Amiibos. Hm, die Kostüme, die du damit freischaltest, kriegst du schon im Spiel. Das habe ich jetzt gerade verwechselt, ja. Aber du kriegst halt da irgendwie, das ist quasi wie hier, kriegst du für die kriegst halt noch ein Leben dazu und so weiter und so fort. Hm. Außerdem kann man die auch in Super Smash Bros. Verwenden. Das ist wieder cool. Da gibt es ja den Pixel Mario, die 30th Anniversary Mario. Da gibt es den normalen Mario aus der Reihe von Super Mario. Hm. Also für die Wii U-Spiele, dann gibt es den Dr. Mario. Dann gibt es den Luigi aus der Smash-Reihe. Dr. Mario auch aus der Smash-Reihe. Hier sieht man auch immer oben, von was das ist. Hier diese vier aus von Super Smash Bros. Aha. Hm. So, das ist aus dem Super Mario Set von Super Mario 3D World von der Wii U. So, Smash Luigi, Smash Wario. Also Mario 3D World, Waluigi und Smash Diddy Kong. Mhm. So, folgendes Problem an der Sache. Das hat jetzt nichts irgendwie mit Legalität oder so zu tun. Folgendes Problem. Du weißt noch, wir haben schon mal über Amiibos gesprochen. Was habe ich damals gesagt? Ich kaufe die mir nicht, weil ich die verwenden will. Und wenn ich die kaufe, würde ich die aber in der OVP lassen. So, jetzt habe ich hier aber Amiibos liegen. Die sind ausgepackt, die hauen hin. Ich hole mal was. Jetzt geht's los. Macht euch auf was gefasst. Oh Gott. So, die Büchse der Pandora ist geöffnet. Mhm. Heißt jetzt, ich bestelle mir nächsten Monat noch die ganzen Smashs auf Karten und dann geht's sammeln los. Weil ich muss die ja jetzt nicht mehr auspacken. Mhm. Ich bin jetzt sehr motiviert, mir eine Amiibo-Sammlung aufzubauen, weil ich sie jetzt, wenn ich sie verwenden will, einfach die Karten benutze. Oh Gott. Und das wird teuer. Das wird sehr, wie viel habe ich gesagt, kostet der? Weil es den nicht mehr gibt? Guck mal, wie detailreich der Bowser ist. Ich weiß es nicht mehr. Ja, das sieht cool aus, ja. Das ist der Hochzeits-Bowser. Richtig nice, ey. Bräutigam-Bowser. 30 Euro. Oh. Die sehen schon nice aus. Und das ist das Geile. Weil ich habe mir mal... Sind natürlich auch geile Figuren, einfach um die sich ins Regal zu stellen. Das muss man echt sagen. Ja, aber ich will sie ja so lassen. Ja, na klar, du lässt sie OVP. Die Sache ist... Overpowered. Es gibt mittlerweile über 160 oder so. Boah. Und... Willst du alle haben? Gotta catch them. Oh, dann müsste es 151 geben. Du musst erstmal... Also man muss das ja chronologisch anfangen. Also nicht chronologisch würde ich anfangen, sondern serienweise. Soll heißen, die von Super Mario Odyssey habe ich jetzt schon alle. Sind ja nur drei. Mhm. Eigentlich zählt da noch die Serial-Packung dazu. Also es gab in Amerika so, oder gibt's noch Super Mario Serials. Mhm. Cornflakes auf Deutsch. Wo die Cornflakes-Packung ebenfalls als Amiibo funktioniert. Are you serial? habe ich halt auch schon überlegt. Dann hätte ich sie halt wirklich alle. So. Erste Sammlung. Die Sache, komplett. Die Sache daran ist, erstens mal, für einen normalen zahlst du jetzt noch neu 12 Euro, 13 Euro, 15 Euro. Da gibt's dann aber auch die etwas teurere, die selteneren Sachen. Zum Beispiel den goldenen Super Mario, den es nur in Amerika gab, und in Japan. Den silbernen Mario, den es nur in Amerika und Japan gab. Was kosten die? Was kommen die so momentan? 75 so. Also es ist durchwachsen, sag ich mal. Also es kommt immer drauf an, was du findest. So, ich habe jetzt einen silbernen Mario für 40 Euro ersteigert. Okay. Es geht. Also hier ist ein Goldner für 364. Ja, das bezahlt aber keiner. Das ist ein bisschen übertrieben. Das ist. Hier haben sie. Aber die sind, glaube ich, die sind, glaube ich, ausgepackt, ne? Sieht so aus, ja. Die sind halt alle ausgepackt, super scheiße. Ich will die halt verpackt lassen. Original verpackt ist natürlich, auch hier ist sogar deine Seite. Etsy, Junge. Etsy. Meine Seite. Hattest du die nicht mal? Ja, doch. Die sind ausgepackt und da habe ich keinen Bock drauf. Und außerdem sind das nur die Ständer hier, wie du siehst. Und das ist natürlich der Quatsch. Ich bin jetzt so ein bisschen heiß, sag ich mal. Ich finde die einfach geil. Ich finde die Figuren krass. Weißt du, weil das so sammeln ist, finde ich geil. Das finde ich einfach nur geil, irgendwie. Ich sammle ja wirklich gerne. Ja, ich auch. Das ist ja im Prinzip auch der Wunsch eines jeden Menschen. Ja, wir sind Jäger und Sammler. Genau. Mittlerweile mehr Sammler als jeder. Und da habe ich eine schöne Trivia-Geschichte dazu mit Samus. Also nicht Zero Suit Samus, sondern der normale Samus. Samus Aran im Kampfanzug. Der Amiibo konnte in Russland, in Moskau, die U-Bahn öffnen. Also das ist so wie in England. Ich weiß nicht, ob du mit der Tube gefahren bist in Amerika. Nicht in Amerika, in London. Nee. Da legst du oben die Karte rein und dann scannst du die und dann gehst du durch so ein Tor, was sich automatisch öffnet. Und da gibt's ja das dann auch so mit NFC-Karten, wo du dann so hingehst, hast du dein Guthaben drauf, hältst dran und gehst weiter. Und Samus konnte eben die Türen öffnen. Das ist cool. Aber willst du da wirklich alle holen? Ich weiß nicht. Also für mich wären dann eben Sachen dabei, wie die Pikmins, das bräuchte ich nicht. Wie gesagt, ich würde erstmal mit der Super Mario Linie anfangen. So Cloud wäre es für mich. Ich habe auch tatsächlich schon mal überlegt, mir auch welche zuzulegen, obwohl ich gar keine Switch habe oder irgendwas. Die sehen halt geil aus. Ich hab außer dem SNES Classic Mini und dem NES Classic Mini habe ich keine Nintendo-Konsole mehr. Ja. So. Und das heißt, für mich haben die eigentlich gar keinen Sinn, aber ich finde die als Figuren irgendwie cool trotz allem. Ja, na so, klar. Also die machen was her, die haben trotzdem ein geiles Design. Also obwohl ich manchmal die Nutzung für die Spiele manchmal zu klein. Wenn du dir für 15 Euro so ein Ding kaufen würdest und schaltest dann eben wirklich richtig einen DLC damit frei, da würde ich auch einen Zehner mehr für einen DLC bezahlen. Also das wäre halt einfach geiler. Und na hier, guck mal, hier gibt's zum Beispiel Super Smash Bros. Series, das sind 62 oder so. Das dauert ein bisschen länger. Cool, aber hier so die Super. Ich würde hier anfangen mit der Super Mario Series, dass ich die voll kriege und gut ist. Ne? Ist halt auch. Ich finde das halt einfach geil. Ich mag das. Mewtwo sieht auch geil aus. Mewtwo, genau. Etwas. Vor allem gibt's auch bald den Mega Man Gold Edition. Da ist wahrscheinlich auch richtig teuer, das Ding. Die Plüsch Yoshis waren auch richtig geil. Die sind halt aus richtigem Plüsch und unten ist dann so eingenäht diese Plattform und hast dann mit dem Chip. Ich hab drauf gedrückt, sorry. Achso, ich dachte gerade, ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab doch drauf gedrückt. Geil, Splatoon. Splatoon, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Figuren würde ich mir trotzdem. Ich finde das, ich liebe das so alles zu haben. Ich mag das. Ah, hier kannst du super auswählen. Ich bin gerade bei Nintendo, hier kannst du auch auswählen, die Collection. Genau. Und diese neuen, die sehen auch ganz schön krass aus, was da jetzt bald rauskommt. Wir haben halt auch, finde ich, coole Franchises. Und ich hoffe ja, dass die, den habe ich ja, aber eben schon ausgepackt. Den Glurak. Den würde ich mir dann halt nochmal kaufen müssen. Schatten Mewtwo. Das ist dann so eine Karte, glaube ich. Was ist denn da los? Ja, es gibt auch Karten. Amiibo-Karten, aber die sind voll lame. Lame. Tschüss. Hier schleicht jemand raus. Und die sind halt voll lame. Ja, Ja, waren sie sogar jetzt ja von Dark Souls. Ja, das sind jetzt so die neueren, die jetzt kommen. Da sieht halt auch krass aus. Das ist auch geil von Metroid, gell? Metroid, genau. Ridley. Genau, Ridley? Meisterdetektiv Pikachu. Super geil. Die Geste und die Mimik ist schon geil. Er hat ja auch so eine tiefe Stimme. Das sieht doch aus wie so, halt! Im Namen des Gesetzes. Der Wolf sieht auch geil aus. Ich finde es halt auch so schön übersichtlich. Das ist doch auch, und das Ding ist halt, dadurch, dass es aktuell ist, kannst du es noch schön sammeln. Es ist noch machbar. Aber da kommt ja auch immer wieder noch was dazu. Ja, sicher. Aber das musst du halt auch mal sehen. Du bist nie sicher. Fertig. Ja, du bist... Ja, aber, Peter. Das ist wie mit Geocaching, du bist nie fertig. Die Sache ist halt, sicher. Sicher bist du nie fertig. Dennoch, wenn du irgendwann mal deinen Stamm hast, kaufst du dann einfach die aktuellsten. Und dann hast du halt für einen 10er jeweils. Ja, natürlich. Oder 15 jeweils. Und dann ist das Ding gegessen. Ich finde das halt einfach geil. Ich finde das geil, wenn die, sieht man ja öfters mal bei manch einem YouTuber, wie die da so die Wand hinten voll haben damit. Da könnte ich ausflippen. Das ist so nice. Ich mag das. Rockstar, da kauft sie sich alle doppelt mittlerweile. Einen zum Einpacken, und den anderen tut er sich einfach hin. Also der packt die dann auch trotzdem nicht aus. Der packt beide nicht aus. Ach so? Na? Mhm. Einen so zum Betrachten quasi und einen zum Wegtun. Das ist auch krass. Falco, Amadeus. Also diese Mini-Figuren, die finde ich zum Beispiel bescheuert. Ja, die kriegst du auch für 7 Euro mittlerweile. Mii-Boxer. Original verpackt. Mii-Schwertkämpfer. Dr. Mario finde ich voll cool. Ich finde es im Allgemeinen, die Marios, die sind immer ganz cool. Mhm. Du musst mal den Smash Mario angucken, die Nummer 1. Ganz oben, glaube ich. Nee, ist er nicht dabei. Kommt er noch? Ich bin ja jetzt bei Smash. Vor allen Dingen machen sie quasi rückwärts, so wie es aussieht. Dann muss er ganz unten kommen. Auf jeden Fall weiter unten. Das ist so ein Mario mit so einem geilen Feuerball. Das sieht halt auch richtig nice aus, finde ich. Mittlerweile neu für 30 Euro. Also einer der wertvolleren sogar. Das ist halt die Scheiße. So ein bisschen, dass die halt teilweise... ist eine richtig dumme Pose, ne, von Luigi. Das sieht aus wie Planking. Genau. Und so macht er das auch im Spiel. Dieses Problem ist, dass sie halt, das machen die Säcke halt mit Absicht, dass die halt teilweise limitieren. So ein Schulk und so ist mittlerweile richtig teuer. Naja, künstliche Verknappung. Na klar, die sind halt auch nicht dumm, gell? So, und dadurch heizen sie halt auch das Sammeln an, wie Sau. Klar sind da welche dabei, die sind sinnlos, wie Mr. Game & Watch und so. Der Rob sogar gibt es in 2 Ausführungen. Ja, ist halt richtig nice. Bayonetta sind auch richtig stark eigentlich, finde ich. Die Bayonetta-Figuren. Ja, die ist nicht mal richtig auf der Plattform, ja. Ja. Die eine. Den Cloud überlege ich echt, dass den sogar zweimal gibt's, krass, ey. Den überlege ich mir sogar wirklich zu holen, ey. Die sind richtig schick. Also das ist wirklich mit dem lila Kostüm, das ist wirklich die Originalpose alles. Ja. Aus FF7. Da dürfte auch noch nicht so teuer sein. Also den würde ich mir, glaube ich, auch holen. Aber ich würde ihn auspacken. Ja, na sicher, klar wird's auspacken. Und ich will den dann so stehen sehen, weißt du? Ja, na klar. Richtig geil in der Pose. Na klar. Schön lila Suit. Das ist schon nice. Also, das macht Spaß. Da würde ich mir vielleicht gebraucht kaufen bei eBay in einem guten Zustand, weil das ist dann billiger. Wenn du es eh auspackst, dann zerstörst du wenigstens keine Ware für die richtigen Sammler. Sie zerstören Ware für Sammler. So leer. Sieht auch aus, ey. Das sieht richtig nice. Hat was von Ritter der Kokosnuss, finde ich. Aber ich finde die Pose auch merkwürdig, ehrlich gesagt. Hat nur zu viele Arme dafür. Ich kenne mich nicht aus, also in Sachen Dark Souls, also wirklich nicht. Ich weiß, dass da immer dieses Praise the Sun, ich habe das auch alles noch nicht gespielt, ich muss mir nachher immer gesagt, Praise the Sun. Aber hat er sich nicht mal hingekniet zum Beten? Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall, na vielleicht sieht das halt einfach kacke aus. Da einfach hingekniet, fertig. Guck mal, wie so leer sonst aussieht. Ne, da macht das tatsächlich, wie es aussieht. Krass. Praise the Sun. Und das ist halt, das sieht halt auch wie eine Figur aus hier. Die wird, denke ich mal, auch recht detailreich reich sein. Ne, da macht das tatsächlich so. Sieht ein bisschen beknackt aus. Ja. Also Leute, wie gesagt, ich habe jetzt die Büchse der Pandora geöffnet. Ich sag euch, ich bringe immer mal ein paar Updates, wie die Sammlung gerade sich so entwickelt. Eieiei, Büchse der Amidora. Der Büchse Amidora. Der Amibora. Amibora. So, machen wir das Notizheft zu. Also ich hätte meine Pulver in der Hinsicht verschossen. Ich auch, soweit. Ach so, ich wollte noch erzählen. Die Amiibo-Karten kannst du auch bei Smash Brothers benutzen zum Beispiel. Und da kannst du ja trainieren, weißt du ja, die haben ja so Level, wir haben ja schon mal gespielt, versucht gegen Glurak abzustinken. Na? Auf Level 17. Ich muss dazu sagen, ich bin in dem Spiel schlecht wie gar nichts. Und die Sache ist halt, die Maximallevel ist 50. Hm. Und da habe ich mir, ich habe hier die alle, die du hier siehst, alle, die gehen, sag ich mal. Einer geht nicht. Der hier, der ist nicht bei Smash mit dabei. Hm. Aber die alle gehen. Also nur Waluigi geht nicht. Waluigi geht nicht, der ist bei Smash Brothers nicht dabei. Auf der Wii U zumindest. Mal sehen, wie das so ist bei dem Re-Release für die Switch. Hm. Kommt ja auch wieder einer. Und da habe ich alle auf Level 50 gemacht jetzt. Und da stiegst du gar nicht mehr dagegen an. Oh Gott. Aber ich habe das beim Zocken nebenbei laufen lassen, habe alle Amiibos gegeneinander antreten lassen. Da ging das. Da habe ich mal so ein Match gemacht, anderthalb Stunden. Da waren die von Level 1 auf Level 47 und dann ist gut, dass der Rest nur noch geklackst. Achso, eine Sache fällt mir noch ein fürs Vorgespräch. Ja? Wir müssen uns eigentlich noch ein bisschen entschuldigen, weil heute kein, immer noch kein Band-Podcast, der Peter Pride und Band-Podcast verschiebt sich nochmal, aber wir sind in Gesprächen mit den Verhandlungen mit den berühmten Bassisten von Octofast, und die ist sehr ruhig geworden. Ne? Ja, genau. Aber dazu später mehr. Das wird demnächst folgen und wir hoffen, wir können ihn gewinnen für diesen Podcast. Und er findet die Zeit für uns. Smith, wenn du das hörst, machst du es selber. Du Buzzer. Du Buzzerwisser. Also, demnächst wird es damit losgehen. Endlich. Irgendwann. Wir planen es für die nächste Folge. Endlich. Auch mal gucken, ob dieser gewisse ominöse Smith irgendwann mal Zeit für uns hat. Wir wissen, dass er diesen Podcast hört an dieser Stelle. Er war ja auch schon mal Gast, Leute. Genau. Ihr wisst ja, wer es ist. Und unser größter Fan. Okay, und damit denke ich... Wir teasen das ja auch schon seit 15 Folgen. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich, wir machen den Podcast nur, um darüber reden zu können. Ja. Um endlich mal eine Berechtigung zu haben, das in die Welt zu tragen, was damals stattgefunden hat, in diesem Fleckchen in Pennsylvania. Nee. Schwanzelvania. Ja. Ich habe mal Amerikaner einen Stift geklaut, halt in Pennsylvania. Kleiner Olli Schulzwitz am Rande. Aber manche denken halt auch, gell, manche, die nicht so, also so viele Großeltern, die noch nicht so richtig klarkommen mit der neuen Technik, die denken auch, dass USB das Nachbarland von USA ist. Bedimmt's. Oh Gott. Das war ein stolzer Witz. Den habe ich gestern gehört, ey, ich bin zerbrochen. Das ist so genau mein Humor. Humor. Auf jeden Fall. Ich weiß sogar, was Tumor auf Spanisch heißt. El Tumor. Hashtag feuchter Furz an dieser Stelle. Genau. Okay, dann können wir jetzt mal zum eigentlichen Thema kommen. Ja. Und zwar wollten wir heute über Bier reden. Nein, natürlich nicht. Wir reden heute natürlich über verschiedene Themen. Ich weiß gar nicht, was ich muss noch mal, ich muss noch mal schnell, Entschuldigung, noch mal schnell mal intervenieren. Dazwischen grätschen. Und zwar, sag ich Peter, vorhin, wo er gekommen ist, Peter, wir können halt eigentlich über gar nicht so viel reden. Weil wir haben uns ja in letzter Zeit so häufig gesehen. Und anderthalb Stunden Opening-Gespräch. So, Peter, weiter geht's. Wie es halt immer ist, gell? Und jetzt reden wir noch ungefähr eine halbe Stunde über das eigentliche Thema und fertig ist der neue Cast. Ungefähr. Genau. Also eigentlich können wir den Vorgesprächscast machen. Genau. Die Vorsprecher. Die besten Vorsprecher. Versprecher. Also, wir haben heute mal wieder Split Theme Teil 2. Das heißt, ein gespaltenes Thema. Das passt zu unseren gespaltenen Persönlichkeiten sehr gut dazu. Und jeder hat sich was rausgesucht und keiner weiß, was der andere sich rausgesucht hat. Und es wird irgendetwas sein, über das wir beide Bock haben zu reden. Hoffe ich bei dir auch. Mir ist noch was eingefallen zu gespaltener Persönlichkeit. Was? Mörder. Gut. Kleiner Herr-der-Ringe-Joke. Ja. Weißt du, was du heute auch noch nicht untergebracht hast? Stephen King. Ich dachte, jetzt kommt ein Stephen King-Zitat. Heute nicht? Aber du hast es ja jetzt schon für mich gemacht. Ich danke dir. Und damit haben wir es wieder untergebracht. Geil. Dieser Spotcast. Heute habe ich echt ein paar Verbrecher drin. Ja, der Spotcast. Der sorgt für ordentlich Spott. Der Huhn- und Spottcast. Ja, mal gucken, vielleicht hilft ja. Also Peter hat ein Filmthema, wie ich schon gehört habe. Ja, doch nicht. Ich habe nochmal gechanged. Okay, krass. Ich habe nämlich extra dafür auch ein Filmthema noch genommen. Ach echt? Ja. Nein. Doch, ich habe Film. Oh, ich habe mich angespuckt. Scheiße. Ich habe Film. Ich habe Peter angespuckt. Echt? Hab ich gar nicht gemerkt. Vor allen Dingen schön an der Augenbraue. Wisch mich ab. Schön breit geschmiert. Schön einmal die Augenbraue lang. Hast du jetzt echt ein Filmthema genommen? Ja. Fuck. Man hätte mal unseren WhatsApp-Verlauf dazu. Ja, warum dann nicht über Film reden? Ich sage, kann man das nicht aussuchen. Das ist so extra Split-Theme, damit jeder mal über das reden kann, was er möchte. Ja, ja gut. Dann lass mal eben das Chaos regieren. Oder irgendwie so. Du willst auch die Welt brennen sehen. Na, jetzt will ich. Und da dachte ich, ich hätte schon ein richtig geiles Thema. Aber ich habe noch ein richtig geiles Thema. Mach ich das andere, was mit Filmen zu tun hat. Jetzt bin ich nicht drauf vorbereitet, auf das Thema, was ich eigentlich machen wollte. Ist doch nicht schlimm. Vorbereitet. Es ist halt, es ist Split-Theme. Es ist Split-Theme. Es ist halt so. Aber es passt immer noch ein bisschen dazu, weil man kann es auch auf dem Fernseher gucken. Ich habe mir heute eine Serie ausgesucht. Ja. Und zwar, die hast du mir empfohlen. Gravity Falls. Willkommen in Gravity Falls. Wir zwar echt drüber reden heute schon. Ich konnte es mir echt nicht verkaufen. Schade. Ich möchte eigentlich gerne heute drüber reden, weil ja. es gerade so aktuell ist. Klar. Und ich denke, da wird auch später nochmal die Sprache darauf kommen. Na, mir ist so richtig aufgefallen in den letzten Wochen, ich habe so richtig Redebedarf dazu. Das Problem ist ein Hast bisschen... Du durchgeguckt? Das Problem ist, ich bin noch nicht komplett... Also die erste Staffel bin ich durch, okay. Zweite Staffel noch nicht. Wie weit bist du bei der zweiten Staffel? Das heißt, erste Folge. Das okay, heißt, zum Glück. Gut, ich bin schon weiter. Ich will nämlich nicht gespoilert werden. Du bist schon weiter an der zweiten? Ich bin weiter an der zweiten, aber auch noch nicht. Ey, da hast du auch jetzt auch ordentlich aufgeholt. Ne? Ich habe mir es noch damit, da hast du gesagt... Letzte Woche. Na, letzte Woche. Da hast du noch gesagt, nee, du bist jetzt schon weiter als ich. Also ich bin weiter als er. Ich habe ja auch früher angefangen zu gucken, muss man dazu sagen. Genau. Aber ich teile mir das wirklich ein, weil es ist qualitativ einfach ein tolles Ding. Na. So, aber ich würde aber trotzdem gerne heute schon drüber reden, irgendwie, weil ich merke, es beschäftigt mich und ich sehe immer wieder irgendwie Sachen, wo ich immer wieder an diese Serie denken muss. Und allein deswegen, das hat mich jetzt dazu veranlasst, mein eigentliches Thema, das wird dann irgendwann ein anderer Mal kommen, heute fallen zu lassen und habe gedacht, ey fuck, das muss heute sein. Okay. So, weil ich nichts anderes mehr denken kann. Ich habe auch überlegt, über Gravity Falls ja. Ein Glück. Das wäre dann nicht mehr Split Theme gewesen. Nee. Na gut, Gravity Falls. Aber ich finde das geil, dass das so einen Überraschungsmoment hat. Mhm. Das mag ich sehr. Also, willkommen in Gravity Falls, eine Serie von Disney. Handelt von den Geschwisterpaar oder den Zwillingen Dipper, Pines und wie heißt Mabel. Sie? Mabel Pines. Podcast. Die, Podcast. Genau, die quasi in ihren Sommerferien zu ihrem Großonkel, kurz Gronkel Stan, kommen. Ja. Und der hat einen Laden oder sagen wir mal eher eine Art Museum. Museum mit Shop vorne dran, was eigentlich kein richtiges Museum ist, ist eher eine Touristenfalle, in der er so die einfältigen Bürger von Gravity Falls und andere Touristen reinlockt, um einfach nur ordentlich abzukassieren. Und er hat einfach passend dazu so richtig klischeehaft so einen Jutenhut auf. Jutenhut? Also sieht aus wie so, wirkt übelst jütisch irgendwie auf mich, der Typ. Das ist doch ein Fes, oder? Ja, es ist eigentlich das, Turban, aber... Turban, Fes! Es ist eigentlich das, aber es wirkt auf mich so übelst jüdisch, irgendwie der Typ. Okay, krass. Nicht, so ganz komisch. Peter, halt dich zurück. Ja, es ich möchte keine politisch inkorrekten Sachen. Es ist... Ja, okay, ich nehme mich zurück. Es ist ein roter Hut. Es ist ein roter Fes, ja. Schneid das raus, piepst das raus. Genau. Er wirkt auf mich irgendwie so von der Art her so übelst geizig, so einfach. Ja, so ein bisschen Dagobert-mäßig. Er denkt, genau, Dagobert Duck. Dagobert Jude. Und er denkt halt immer an den Profit, bastelt sich da irgendwelche mysteriösen Sachen. Sein Laden heißt natürlich auch The Mystery Shack. Ja, so. Das könnte auch so ein bisschen The Love Shack von Austin Powers, so klingt das. Mystery Shack. Ja, es ist wirklich so. Es hat so ein Vibe. Und hat da einfach seine Bude. Das ist halt so ein richtig, so ein Hinterwäldler-Kaff quasi. So mitten im Wald gelegen. Ja. Und er hat halt dort seine Hütte. Und so der ganze Wald drumherum, das wirkt alles schon sehr mysteriös so. Also es weckt einfach so Gedanken auch an so verschiedene Horrorfilme, muss man immer sagen, so, das haben sie schon clever gemacht. dieses ganze Ambiente drumherum, da denkt man einfach immer wieder an diese ganzen Klischees, die man so gesehen hat in diversen Filmen und Serien. Ja. Und es wird einfach in dieser Serie auch gewissermaßen einfach bestätigt, aber oftmals anders aufgelöst, als man denkt. Und das ist eigentlich das Geniale an der Serie. Also man merkt eben, die Zwillinge Dipper und Maple wollen so ein bisschen die Sommerferien dort mit cooleren Sachen verbringen, als nur zu arbeiten in der Mystery Shack. Sie werden von ihrem Kronkel dazu genötigt, so ein bisschen mitzuhelfen, weil sie schon einmal da sind. Und kriegen auch nicht groß Kohle dafür, natürlich. Im Prinzip Kinderarbeit. Im Prinzip, was da stattfindet. Ja, das stimmt. Es ist nicht mal Ferienarbeit, es ist Kinderarbeit eigentlich. Weil sie eigentlich gar nichts davon haben, außer dass sie dort wohnen dürfen, ja, und Essen bekommen. Und dann wirklich auch für alles ausgenutzt werden. Also der Kronkel Stan ist wirklich so, dass dem alles scheißegal ist eigentlich. Also der sagt dann wirklich, hier macht man das, kümmert euch mal darum, heute machst du einen Empfang, heute machst du dies, heute machst du jenes, gell. Hier hängen wir die Schilder auf im Wald, im dunklen Teil bitte des Waldes noch, gell, ja, wo es noch gruseliger ist, genau, damit ich noch mehr verdienen kann, gell. Ob ihr euch fürchtet, ist mir doch egal. Oder ob ihr keinen Bock drauf habt oder ob es eigentlich eure Ferien sind. Und das ist eigentlich schon das Witzige. Das ist so der Grundplot. Er hat noch zwei weitere Mitarbeiter. Das sind noch Sue und Wendy. Genau. Die beiden sind noch mit dabei in der Mystery Shack. Und ich muss erstmal schon sagen, das ist für mich so der Grundcast, die fünf. Ja, auf jeden Fall. Finde ich schon ultra geil. Also die Geschwister finde ich cool. Ich finde, dass die Charaktere, wie die aufgebaut sind, einfach so der Onkel, gierig, eigensinnig, egozentrisch, immer so auf sich selbst bedacht, ja, ist schon einfach eine Marke. Ja. Und passt einfach der Kinderunfreundlich. Job. Kinderunfreundlich, genau. Immer drei Tage Bart. dann auch noch so ein alter Knacker. Dann Mabel, Robert hat auch gerade so ein geiles GIF von Mabel, einfach so extrem süß, naiv, niedlich, Zahnspange, immer bunt, glitzernd. Auch manchmal so wechselhaft. So. Wechselhaft, sprunghaft, so, ja. So. Ein Enter! Das typische Mädchen eigentlich für mich fast, also Klischee-Mädchen natürlich. Ja, klar. Sehr klischeehaft gesehen. Gell? Also wenn man jetzt mal so an diese Hypes denkt, die manchmal so entstehen um Einhörner, wenn man sieht, wie manche Kinder drauf reagieren oder auf Boybands, wenn man einfach dran denkt an Mädchen, die schreien bei Boybands im Publikum oder die, ja, Twilight geil finden und Vampire geil finden, dann hat man eigentlich Mabel. Daran ist dieser Charakter eigentlich auch groß angelehnt. Ja. Es gibt natürlich auch ein paar Überraschungen in der Serie, wo es auch mal, wo die Leute auch mal anders acten oder mal drüber nachdenken, über was sie machen, nicht so charaktermäßig zu sehr, acten oder das machen, was man jetzt denken würde. Ja. Aber das ist so da die Grundsache. So. Ja, Dipper, auch eine der wirklich Hauptfiguren, der Bruder von Mabel, ist im Prinzip, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen für mich ist er so ein Detektiv. Der versucht immer so nach dem das Unbekannten stimmt, zu ja, forschen, so ein bisschen ein Abenteurer. Ist ja intelligent, kann man sagen. Auch immer ein bisschen misstrauisch so, also denkt er nach als Mabel. Mabel ist da eher so, ich bin dabei, ist so sehr naiv, wie ich eben vorhin gesagt habe. Und Dipper denkt da eher nochmal drüber nach über das, was da jetzt passieren könnte oder ja, bedenkt die Folgen, gell? Ist da eher ein bisschen schlauer, erwachsener, kann man fast sagen. Obwohl sie ja gleich alt sind, gell? Ist eigentlich so ein bisschen diese These, dass Jungs immer hinterher sind, ein bisschen widerlegt, gell, in dem Fall. Robert ruft gerade jede Menge GIFs auf von der Serie und da kriege ich auch nur Mörder-Flashbacks, also wirklich so vor allem bin ich gerade. Ich habe mir gestern Abend nochmal die erste Folge angeguckt, die ersten zwei Folgen habe ich mir gestern das so ist die angeguckt. Mit den Zwergen, ne? Die erste Folge ist die mit den Zwergen, genau, ja, wo im Prinzip die auch für mich eine super erste Folge für eine Serie, Schock, weil die ja, Figuren werden Pilot, schnell eingeführt. Na. Du hast nicht groß Leerlauf. Es geht wirklich alles Schlag auf Schlag. Du musst wirklich auch aufpassen. Mir sind jetzt auch beim zweiten Gucken nochmal Sachen aufgefallen, die mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen sind. Gerade wenn du jetzt die Staffel durch hast, es wird immer wieder Rückbezug auf Sachen genommen, die in früheren Folgen passiert sind. Es wird schön aufgebaut, einfach die ganze Serie durchgängig. Ich meine, ich kann jetzt nur bis zur ersten Staffel sprechen. Ich habe schon gehört, nach der zweiten Staffel ist wirklich Feierabend. Also zweite Staffel ist der offizielle Abschluss der Serie, habe ich gehört. Echt? Okay. Na? Schade. Oder sie wurde damit offiziell abgeschlossen, aus welchen Gründen jetzt genau, weiß ich nicht. Da bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Ob da überhaupt eine... Da will ich lieber ein ordentliches Ende und dafür Krach, Boom, Ende. Mhm. Und dann macht nicht irgendeinen Scheiß dran. Wir haben es bei Ghostbusters erlebt. Ruhe. Mhm. Ruhen lassen, Ende. Tolle Serie, lassen. Wenn es wirklich ein tolles Ende ist, dann lebe ich damit. Dann lebe ich wirklich damit. Genau. Dann haben wir Wendy noch als Mitarbeiterin, die im Prinzip so ein bisschen Teilzeit-Mitarbeiterin ist. Die ab und zu auch mal andere Jobs hat. Genau. Ja. Die hat auch eine relativ große Familie, was eigentlich erst ein bisschen später zu tragen kommt, dass da erst aufgelöst wird, dass diese Familie zu ihr gehört. Ja, das obwohl es total am Anfang gar nicht mit. Obwohl es total auf der Hand liegt, dass die zu ihr gehören müssen, was auch so klischeehaft ist. Ich sage nur Stichwort Weasley. Hm. Ron Weasley oder Weasley-Familie. Das ist so total Klischee eigentlich. Die so ein bisschen cool, entspannt, ein bisschen faul ist. So ein bisschen so das Teenager-Klischee auch erfüllt. Einfach so, ach, lass mich mal in Ruhe, ich mach meinen Kram. Ja, 15 so, ist Ding. Ich mach aber nicht mehr als nötig. Ja, ich habe auch gerade parallel den Wikipedia-Artikel. Ja, na und sie ist halt der Love Interest von Dipper halt. Genau. Und das ist halt auch wichtig, weil viel Motivation entspringt ja auch daraus. Genau. Dieser Plot wird auch relativ früh aufgemacht. Ich glaube, das war auch eine der ersten Folgen. Muss jetzt mal direkt im Episodenguide gucken, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Es gibt wirklich Sachen, die werden aufgebaut und dann über die Serie auch getragen, immer wieder aufgegriffen. Das hat mir auch gut gefallen. Also. So, und dann hätten wir natürlich noch Zeus, der in Wirklichkeit Jesus Alzamirano Ramirez heißt. Der auch, aber so gar nicht so wirkt. So vom Typ her. Der wirkt so ein bisschen wie so ein Hamster oder Biber eigentlich. Ja. Ein bisschen mit den Zähnen immer. Er hat vorne so zwei Schneidezähne vorne so in der Mitte, die man immer wieder sieht, oben in der Oberlippe so. Ja. Was ihn immer für mich wie so ein Hamster aussehen lässt, so ein Riesenhamster. Ist übergewichtig. Hier steht es auch nochmal, hervorstehende Vorderzähne. Genau. Ja. Kurzes Haar. Und der ist so der Handwerker, also der ist immer so für die so groben Mädchen Sachen. Für alles genau. So ein bisschen, gell. Bisschen Hausmeister auch, gell. Ja. So immer fürs Grobe da ist eigentlich. Und der auch eher, soll man sagen, so der Bauarbeiter ist von dem Schuppen, weil der wird immer vorgeschoben und dem wird immer nur befehligt und hier machen wir das Sus und hier und jenes. Und der ist halt so nicht in der Lage, groß nachzudenken, sagen wir mal so. Ja, das ist eher der einfache Typ. Hinterfragt da nicht viele Sachen. Ist ein simpler Mann. So. Und allein diese fünf Personen, die fand ich einfach so geil. Also, die tragen diese Serie super gut. Ja. Allein, also, was da passiert, ist immer cool angelegt, einfach auf die Personen auch, wer da welche Handlung übernimmt, fand ich immer gut durchdacht. Ja. Und wie sie auch in die Handlungen der einzelnen Folgen eingebunden sind, hat mir auch immer gut gefallen. Also, allein die erste Folge ist so ein super Beispiel für diese ganzen Charaktere, wie sie alle denken, wem was wichtig ist. Und allein der Plot, was am Ende kommt, also was so ein bisschen aufgebaut wird, was man denkt, was es ist, und was es am Ende dann wirklich ist, ist super geil gemacht. Ja. So, also habe ich herzlich gelacht, allein in der ersten Folge. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also das ist eine tolle, tolle Serie. Das will ich eigentlich auch gar nicht verraten. Ich will an dieser Stelle eigentlich so wenig wie möglich spoilern. Einfach mal die erste Folge angucken. Wem das da nicht gefällt, der ist dafür nicht geeignet. Der ist tot. Der ist einfach fucking tot. Es gibt halt einfach immer wieder so Sachen in der Serie, wo ich dachte, das passt gerade so. Der hatte auch keine Kindheit. Ja, genau. So. Ich habe auch nochmal gelesen bei der Trivia, es ist auch viel wirklich an die Kindheit oder an Personen aus dem Leben vom Autor quasi. Ja. Geil. Angelehnt wirklich. Geil. Also der hat da auch wirklich an seine Sommerferien gedacht von früher. Oder schön. Der Kronkel Stan ist an seinen Großvater, glaube ich, angelehnt. Nee. Genau, sein Großvater war die Inspiration für Kronkel Stan. Alex Hirsch heißt er. Der Hirsch-Effekt. Tja. Genau. Also für mich eine super geile Serie. Da waren Sprüche dabei, da bin ich einfach nur zerbrochen. Also ich weiß noch diese Sprachnachricht, die ich dir geschickt hatte, nachdem ich die erste Folge gesehen habe, und habe gesagt, ey Robert, wie geil ist denn diese Serie? Also so eine Response hätte ich von dir nicht erwartet. Also ehrlich, also Die musste ich ja gleich hart getriggert haben. Das Ultra, ich habe gleich weitergeguckt. Ultra, aber wirklich Ultra. Also ich habe gleich die ersten 4-5 Folgen hintereinander weggebinged, ey, ohne Mist. Ja. Wirklich, dieses Ende mit dem scheiß Enterhaken, das kann man ja spoilern. Sie dürfen sich am Ende beide was raussuchen aus dem Laden, was aus ein bisschen Laden, was so untypisch ist eigentlich für Kronkel Stan, weil er eigentlich sonst so geizig ist. Ja. Und das ist eigentlich auch das einzige Mal, dass das passiert in der ersten Staffel. Mhm. Das kann man eigentlich auch spoilern. Und Mabel sucht sich aus dem Nichts, aus einer Kiste will die einen Enterhaken raus, wo man sich fragt, was macht dieser Enterhaken in diesem Shop allein? Was soll das? Mhm. Und dass sie als Mädchen, die sonst immer so auf Glitzer steht und sowas, diesen scheiß Enterhaken wählt, das war für mich, das hat so mein Humorzentrum getroffen, wie die sich darüber freut, über so einen hässlichen Enterhaken, dass er auch die noch funktioniert. Die ist halt manchmal auch so durchgeknallt. Ja. So freaky. Super geil. Und da muss ich auch sagen, in der deutschen Version, ich habe mir jetzt die englische nicht mal angehört, ich finde die Stimme von Mabel irgendwie auch cool. Ja, die passt also sehr gut zu ihr. Die actet sehr gut dazu. Die hat so, so was Kratziges mit drin, so was Dreckiges, auch so Dipper. Die hat manchmal geile Geräusche, das Enterhaken. Auf jeden Fall. Das war ja auch meine Sprachnachricht an dich, Robert. Das war dann auch so Enterhaken. Wie die das auch sagt, es ist super gut. Und für mich so Highlight-Folgen einfach in der ersten Staffel sind zum Beispiel die Videospielfolge, Folge 10, Gewinner verlieren nicht. Fand ich mega gut. Richtig geil. Die mit dem Schwein davor fand ich auch gut. Schwabbel. Genau. Das Schwein der Zeitreisenden. Rache ist süß, fand ich auch verdammt gut. Ist so eine Folge über Halloweens, ist aber nicht Halloweens, ist Summerween. Summerween, genau. Und eine super geile Idee. Super geile Idee mit dem Viech auch. Mit dem Typen. Ich fand die Folge mit Mermando super stark. Das ist ein heißer Tag, gell? Genau. Hm. Das ist Folge 15. Das ist so stark mit dem spanischen, mexikanischen Meermann, der nicht Fernando oder Hernando heißt, sondern Mermando, weil er ein Meermann ist. Das ist so stark, das ist so geil. Und auch dieser bescheuerte, wie hieß denn der? Dieser, in der Folge Mister, war der. Mr. Pool. Ja, dieser, Mister, wie heißt dieser, er? Dieser Bademeister, der ist auch richtig stark, ey. Fuck, der Name war auch so lustig. Mr. Pool Control, nee, ja. Mr. Fuck, ich weiß nicht mehr. Aber ja, die ganze Folge ist gut. Das erinnert auch so an Baywatch fast ein bisschen nebenbei, gell? Ja. Also, du hast auch immer wieder so Zitate einfach aus Filmen und sowas mit drin, so ein bisschen am Rande, wo ich mich auch einfach ultra weggeworfen habe. Genau, das stimmt. Da sind so viele Sachen drin, das könnte ich jetzt auch gar nicht richtig aufzählen, was mir da so alles aufgefallen ist. Es gibt so offensichtliche Sachen, wie jetzt die Sache mit diesen Street Fighter-artigen Folge oder so. Sicher gibt es da Offensichtlichkeiten, aber man müsste dann halt, wenn man mal alles durchgeguckt hat, ich neige ja immer dazu, wenn ich alles durchgeguckt habe, so gerne so Trivia-Videos zu gucken. Und das hast du, so Sachen wie diese Details hast du verpasst, so wo dann erzählt wird, hier meistens englische Sprache, so was du halt alles verpasst hast. Mir fehlt noch eine King-Referenz auf jeden Fall, weil das passt, das würde sehr gut noch reinpassen. Aber geil. Mega-Folge ist auch noch, habe ich gerade noch gesehen, Ein ganzer Mann. Das war für mich eine der absoluten Highlight-Folgen. Das hat so dermaßen mein Humorzentrum getroffen. Da geht es darum, dass Dipper ein Mann werden will. Ja. Ein ganzer Mann werden will. Da will er am Anfang in diesem Essensschuppen will er diesen Pancake-Automaten bezwingen, wo er ordentlich draufkloppen muss oder ziehen muss, den Hebel, ich weiß es gerade nicht mehr, und dann gewinnt er die Pancakes. Weil Onkel Grunkel Stan keine Pancakes kaufen will, das ist ihm zu teuer. Ja. Will keine ausgeben. Stimmt, und dann zieht Dipper los, dann machen sie sich über ihn lustig, dass er kein richtiger Mann ist, weil er so eine Piepselstimme hat. Ja, dann zieht er los, um ein echter Mann zu werden und trifft dann auf diesen Minotaurus. Wo die Stimme tauschen? Nee, auf Minotaurus. Halb Stier, halb Mann. Und dann geht er damit zu den anderen Minotauren und macht da diese ganzen Wettkämpfe, um ein Mann zu werden, und die sind alle so übelst auf Testosteron und Muckibude angelegt. Hast du die Folge nicht gesehen? Alter, mit Multibär. Hä? Willst du mich jetzt verscheißern? Ne, warte mal. Ich mach mal kurz Netflix an. Folge 6. Ein ganzer Mann, um seine Männlichkeit unter Beweis zu stellen, muss Dipper im Wald eine gefürchtete Kreatur bekämpfen. Mabel will Kronkel Stan zeigen, wie er Frauen beeindrucken kann. Da wird nebenbei wird Kronkel Stan quasi zum Frauenvorsteher erzogen oder soll dazu erzogen werden, um die Dame da außen. Ach ja. Genau, mit ja. dem hängenden Augenlid für sich zu gewinnen. Das weibliche Gegenstück zu Kardei. Staffel 1, Folge 6. Okay, Robert, skipp mal schnell durch. Das war echt für mich eine Highlight-Folge. Also an das kann ich mich erinnern, mit Kronkel Stan. Ja, und nebenbei macht doch die ganze Zeit Dipper diese Männlichkeitswettbewerbe, wo er da das Hand in eine, die Hand in so ein Loch stecken muss und sowas. Ich dachte, das ist die Folge, wo der die Stimme tauscht mit den Leuten. Ach doch, na klar, klar. Die haben auch alle so geile Namen. Ja, stimmt. Ich habe die auch schon wieder alle vergessen. Einer hieß irgendwie Testosteronus oder ja, Testosteronus. Genau. Ja, genau, ich erinnere mich. Die sind halt so richtig übertrieben auf Männlichkeit angelegt, so diese Minotauren, so auf Muggibude oder so ein bisschen. Stimmt, ich erinnere mich. Red Dude. Das ist halt und jetzt, das ist auch meine beste Stelle, wo Dipper auf die Jagd geht nach Multibären und jetzt gleich am Fluss die Szene. Der Multibär. Ist so gut. Es ist so eine Folge, ich gucke... eine Folge Gravity Falls ist zurzeit immer mein Abendabschluss. Hm. Und wahrscheinlich war das mitten in der Woche. Ich war übelst müde. Ja, stimmt. Daran erinnere ich mich. Und da habe ich wahrscheinlich auch ein bisschen was verpennt davon. Das scheiß Nicken. Das ist auf jeden Fall eine Mega-Folge. Ein ganzer Mann, ey, ohne Mist. Für mich? Genau richtig. Genau richtig. Hier. Das ist auch stark mit dem Bild. Also, das ist auch richtig stark. Das ist auch stark, die Veränderung von Kronkel Stan. Auf jeden Fall. Ja, dann in der Serie taucht noch, das würd ich mal leicht spoilern, taucht noch ein Widersacher auf in der ersten Staffel, Gideon. Ja. Wo ich total mich erinnert habe, so, also allein der Name hat mich sofort getriggert in dem Sinne von wie heißt der Buzzer? Gideon? Buzzer? Komm grad nicht drauf. Komm, Peter. Ramona. Ach so. Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, ja. Genau, da ist ja der Gegenspieler auch Gideon am Ende. Stimmt. Und da musste ich sofort dran denken, und das hat für mich auch wieder, also, das ging für mich wieder so doppelt auf, dass Gideon dort auch so ein Riesenassi ist. Das ist halt so ein drei Käse hoch im Endeffekt, der halt auch so ein Betrüger ist, so ein bisschen. Das war auch wieder so Gesellschaftskritik, so ein bisschen, dass die Leute verarschen lassen. Das hast du ja schon mit Kronkel Stan im Endeffekt, und ja. Der zieht ja fast das Gleiche ab, der Gideon, nur mit anderen Sachen. Und den finde ich irgendwie auch klasse, der passt irgendwie super in die Serie rein, der Gideon. Hat mir super gut gefallen. Und dann gibt's ja noch dieses mysteriöse Buch natürlich, was gleich in der ersten Folge gefunden wird, das kann man vielleicht ein bisschen spoilern, in dem ganz viele Sachen über die Bewohner oder die Lebewesen, die mysteriösen Wesen von Gravity Falls und die unheimlichen Ereignisse von Gravity Falls drinstehen und irgendwelche Codes drinstehen und Sachen, was mich natürlich wieder sofort an Geocaching erinnert hat. Und mir ist auch aufgefallen, am Ende einer Folge kommt immer euch ein komischer Code, weil ich auch noch nicht nachgeguckt habe, was ist. Am Ende der Folge kommt ein komischer Code und am Anfang des Vorspannes kommt immer Rückwärtsbotschaften. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Am Anfang des Vorspannes kommt immer, wenn du Intro überspringen machst, dann ist das trotzdem noch drin. Da ist dann nochmal das Gravity Falls Logo und dann wird das, da redet irgendeiner rückwärts. Aha, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Na, da redet der Sprecher, glaube ich, der Sprecher von Dipper spricht da immer was ein, hat er was eingesprochen, da haben sie es rückwärts immer dran geklatscht. Hier steht auch, the show uses a variety of codes and ciphers for viewers to crack in order to uncover secret messages at the end of each episode. Genau. Sometimes the message are comical, but other times a message will reveal hints and important clues for future episodes. Mhm. Interessant. Das also im Prinzip Spoiler. Genau, im Prinzip. Naja, Clues sind direkt keine Spoiler, aber vielleicht so kleine kleine Teaser oder so. Könnte auch vielleicht schon Hinweise eigentlich, ja. Ja. Könnten schon fast Spoiler werden, könnte ich mir vorstellen. Aber interessant, das müsste man alles nochmal nachgucken, nochmal detailliert. Aber wie gesagt, ich musste halt irgendwie schon drüber reden, obwohl ich fast ein bisschen ein schlechter Zeitpunkt ist, um darüber heute schon richtig zu reden. Ja. Aber das ist halt heute mein Witcher 3 Moment. Ja, quasi. Das stimmt. Das wird, glaube ich, in der Zukunft immer so werden, weil bei Split Theme wird einer ein Thema nehmen, was eigentlich passt. Auf jeden Fall. Das ist eigentlich verkacktes Split Theme. Unfertig Theme. Also für mich jetzt schon ein absolutes Highlight, die Serie. Ähnliche Erfahrungen hatte ich mit Rick and Morty. Also es geht für mich in eine ähnliche Richtung. Ich finde so dieses Verhältnis zwischen Großvater, Gronkel, Großonkel, ja, und den Kindern, das ist für mich wieder ähnlich einfach so. Das stimmt. Du hast so den durchgeknallten Großonkel, so ähnlich wie Rick eben. Und die erleben dann eben abgefahrene Abenteuer. Obwohl Gronkel Stan ja auch natürlich immer nur die Hälfte mitbekommt teilweise. Gell? Die machen das ja eher für sich oftmals. Er kriegt das meiste gar nicht mit, zumindest in der ersten Staffel, was da passiert. Ja. In unheimlichen Sachen. Aber direkt in der ersten Folge kommt ja schon etwas, was einen vermuten lässt, dass er noch eine andere Rolle in der Serie bekommen wird. Dazu müsst ihr euch die erste Folge natürlich angucken. So ein bisschen getriggert euch jetzt noch. Die erste, meinst du das von der zweiten Staffel? Ich meine, in der ersten Folge von der ersten Staffel am Ende kommt schon etwas, was später erst wieder, relativ spät wieder aufgegriffen wird. Später heißt letzte Folge. Genau. Ja, letzte Folge der ersten Staffel. Na, in der zweiten Staffel geht es eigentlich erst darum. Genau. Na? Aber super nice. Aber super cool, sowas so früh schon anzuteasern. Und da war ich nämlich natürlich auch hyped. Das war fast wie ein Cliffhanger, wo du das denkst. Das war ein geiles Ende. Na? Das war denkst, ein geiles was Ende. Was kommt der jetzt? Staffel. Ja. Und es ist aber eigentlich gar kein Cliffhanger. Also in der ersten Folge meine ich jetzt. Nee, in der ersten Folge, du vergisst das auch wieder relativ schnell. So, dann, und dann ist halt dieses starke erste Staffelfinale dann erst wieder relevant. Hm. Obwohl ja eigentlich so ein paar Offensichtlichkeiten, die mit dem Buch zu tun haben, ne? Mit der Aufschrift des Buches vorne drauf, schon immer ganz gut angeteased werden, sag ich mal, die eigentlich wirklich offensichtlich sind. So. Also das hat mich jetzt nicht überrascht, ne? Worum es dann halt in Folge 19 und 20 ging, wo Gideon versucht hat, Dipper das Buch zu entreißen, sag ich mal. Da wusste man ja schon, dass es. Das kann nicht alles sein, sag ich mal. Ja, natürlich. Nur das im ersten Moment, wenn du dieses Buch siehst und siehst, was da draufsteht, denkst du dir, da muss noch was sein, gell? Ja, genau. Ja. Und jetzt sind sie halt, zweite Staffel so auf den Spuren des Autoren, sag ich mal. Mhm. Mhm. Ich bin jetzt hab jetzt Staffel 4, Folge 4 geguckt, die Sockenoper. Eine sehr starke Folge, freu dich drauf. Ja. Ist wirklich, macht richtig Spaß. Da hat auch Bill Cipher mal wieder eine Rolle drin. Ist auch eine coole Figur eigentlich. Das Dreieck mit dem Auge. Ja. Und der ist richtig nice. Das ist richtig nice. Du hast die erste Folge der zweiten Staffel schon gesehen. Die habe ich gesehen, ja. Und da ist mir was aufgefallen. Ich finde, es ist ein bisschen, ist ein bisschen expliziter geworden. Ein bisschen rauer. Ein bisschen... bisschen grober, sag ich mal, wenn es da den einen oder anderen Zombie aufgelöst hat und so. Naja, das stimmt. Ist ein bisschen bildlicher alles geworden in der zweiten Staffel. Das haben sie ordentlich gezeigt, ja. Ja. Deswegen wundert es einen so ein bisschen. Aber es hat auch so ein Disney-Vibe, ne? Trotzdem. Dass es so eine Disney-Serie ist, ne? Ja. Ab wie viel ist denn die eigentlich freigegeben? Ab null. Ja. Ohne Altersbeschränkung. Man denkt immer so ein bisschen, das ist trotzdem so mysteriös, manchmal fast ein bisschen gruselig, obwohl es natürlich dann wieder ein bisschen locker aufgelöst wird. Für mich hat es manchmal so einen richtigen Stranger Things Vibe an manchen Stellen, wo du wirklich denkst, was geht vor in dieser Kleinstadt, gell? Ja. Was, da gibt's noch mehr, gell? Das bietet einfach so viel her, dieses Setting. Das gibt so viel her. Ich find's halt auch einfach schön, dass die trotzdem eine Story halt erzählen über die ganzen Folgen. So, also, wenn du jetzt vergleichst, Phineas und Ferb, Disney-Produktion, glaube ich, jede Folge ist dasselbe wieder. Also ist halt eine Story of the Week, quasi wie früher Monster of the Week, ne? Also, und da erzählt zwischendurch, vergisst du das einfach mal, du denkst, ja, das mit dem Büch, haben sie das Büch. Das Büch. Le Büch. Le Büch. Das Büch haben sie irgendwie mal zur Seite geschoben und so, aber dann kommt trotzdem nochmal irgendwie immer ein Hint oder noch eine Kleinigkeit, wo du da denkst, oh ja, sind doch noch dabei und dann entfaltet sich das erst so richtig und wird tiefer und mysteriöser und auch die Folge mit dem Präsidenten, die ist auch stark. Die ist auch gut. Die ist auch der 8,5. Präsident oder so. Hm. Genau, der 8,5. Präsident ist auch richtig nice, ey. Ich finde auch die, die englischen Titel der Serie, der Folgen finde ich auch nicht schlecht. Wie Gewinner verlieren nicht, die Street Fighter Folge Fight Fighters. Oder der 8,5. Präsident Irrational Treasure. Also nicht International Treasure, sondern Irrational Treasure. Super geil. Das ist einfach. Rache ist süß, heißt auch direkt auf Englisch Summerween. Ne? Also okay. Richtig geil. Das Boden ohne Loch ist auch eine starke Folge, finde ich. Mhm. Wenn sie dann irgendwann einfach wieder rausfallen. Das Boden ohne Loch. Wo sie dann. Habe ich gesagt, das Boden ohne Loch? Habe ich zumindest gerade verstanden. Krass. Das Loch ohne Boden. Der Gerät? Der Gerät. Okay, scheiße. Ich finde es auch stark, wie die sich manchmal so um Copyrights drumherum hangeln. Ja. So, Beispiel, irgendwann gibt es mal Karaoke in so einer Folge, wo sie auch so einen kleinen Contest machen und dann sagt Mabel, oh, ich brauche den Song, der am meisten nach 80er Jahre klingt, das größte Klischee-Lied so ungefähr. Ja. Und dann kommt Don't Stop Believing, singt sie, das hört man richtig raus und sie singt auch dann Don't Start Unbelieving. Ja, genau. Don't stimmt. Start unbelieving. Das stimmt. Das ist du halt weißt einfach, welcher Song gemeint ist. Na klar. Es ist einfach auch so simpel und, gemacht. Und das aber versteht halt auch kein Kind, gell? Hm? Das musst du halt auch einfach mal rausstreichen. Ja? Also das versteht keiner. Das verstehen Erwachsene. So, und das war's. Das finde ich halt so geil. Das ist halt, macht einfach Spaß. Das ist ja auch in der 6. Folge, das fällt mir auch gerade wieder ein, ein ganzer Mann, da geht's ja auch drum, dass Dipper Mädchenmusik hört. Oder Musik, die nicht für Männer ist. Und dann hört er Abba, aber sie nennen es anders Zappa oder wie es auch immer heißt so. in der Folge. Und dann singt er das auch immer wieder, aber auch in der Tonlage, gell? Tanzen gehen! Ja, genau. Du kannst es! Stimmt, genau. Das ist so richtig bescheuert hässlich gemacht, gell? Das stimmt. Du hast so eine piepselige Stimme. Du kannst gar kein Mann werden. Tanzen gehen. Ja, ich habe das jetzt ein bisschen verwechselt mit der Rolle, mit der Folge, wo sie die Stimmen tauschen, wo dieser geile Typ McGucket oder so, dieser geile Hillbilly-Verrückte da solche Serien macht und dann die Stimme tauschen auf einmal. Ach so, ja. Und dann auf einmal eine übelst tiefe Stimme. Ja, genau. Richtig stark. Und dann wie so ein Nachrichtenmoderator spricht. Genau. Das ist richtig hämmernd. Das Geilste für mich ist eigentlich immer noch, Robert hat mir ja die Serie empfohlen und wie hat er mir die empfohlen, also wir waren beim Geocachen, kann man dazu sagen. Ja. Hat sie mir eigentlich nur schmackhaft gemacht, indem er mir einen kurzen Ausschnitt von der Serie gezeigt hat. 9 Sekunden oder so. 9 Sekunden oder und das war einfach dieser Der singende Lachs, genau. Ich bin der singende Lachs und ich singe den ganzen Tag. Das hat mir allein so gut gefallen. Ich hatte einen richtigen Ohrwurm von diesem hässlichen Lachs, obwohl kaum Melodie drin ist. Ich habe mich richtig gefreut auf diese hässliche Folge. Ja. Ohne Mist. Obwohl das auch nur so einen kurzen Teil von der Serie und von der Folge an sich auch ausmacht. Nochmal. Ja, das stimmt. Das ist total krass. Das ist eigentlich ein ganz billiger Gag, aber der macht richtig Spaß. Hm? Ich bin der singende Lachs und ich singe den ganzen Tag. Also, ihr merkt schon, wir sind beide hyped. Es wird bestimmt nochmal ein Update irgendwann kommen zu der Serie, wo wir nochmal, da wirklich nochmal was aktualisieren werden. Ich muss mal kurz die Stelle raussuchen mit Tanzen gehen. Herrlich. Was sie auch manchmal für geile, irgendwo am Anfang war das. Für geile Figuren haben manchmal, ey. Ja, die Figuren, also auch diese Nebenfiguren, die man da so sieht in der Stadt, gell. Also in Gravity Falls, da gibt's ein paar Freaks einfach auch. Ich denke nur an den Typ von der Zeitung, gell. Ja. Ich bin hier von Gravity Force. Extra Blatt, nee, oder? Wie sagt er das? Papa heißen die. Papa. Ich suche es nämlich auch gerade. Disco Girl, genau. Genau. So heißt der Song. Aber das ist halt leider Englisch wahrscheinlich. Cool, geil. Already in there. You could just hit any jam. That's it. Press and hold. You listen to Icelandic pop group BABBA? I love BABBA. I thought I was the only BABBA. All the Manators make fun of me because I know all the words to the song Disco Girl. Oh, you mean Disco Girl? Coming through. That girl is you. Das ist scheiße. Das versteht eben keiner, aber also kein Kind versteht das, aber das ist so stark gemacht. Das ist einfach gut. Das ist so nice. Wow. Davon ein paar, halt, davon ein paar schöne gut. Amiibos. Das ist ja auch cool, ja. Dipper Mabel. So geil. Hier ist das, hä? Ah, ne. Das kommt irgendwo mal ganz kurz, wo er das selbst singt. Ja. Fuck. Ich finde es gerade nicht. Fuck. Ah, es ist so herrlich, ey. Da habe ich auch gelacht, ey. Richtig gelacht. Disco Girl. Ich glaube, im Deutschen ist es tanzen gehen. Oder echt, wieso? Geil. Ich fand halt die Übersetzung auch gut. Was so Schlechtes. Ich find's nur leider gerade nicht hier. Das ärgert mich jetzt gerade richtig. Ja, also ihr merkt wirklich, wir sind da. Also mich hat's richtig getroffen, die Serie, muss geil, ich echt sagen. Ja, geil, wirklich gut. Freut mich. Schwabbel finde ich auch cool. Schwabbel. Das Hausschwein ist auch mega. Gell? Das ist eine schöne Zeitreisegeschichte. Ja. Mit Schwabbel. Und auch so manchmal auch so multiversen Dingen, wo du dir denkst und so weiter. Manchmal so Sachen, wo du dir denkst, oh, das ist jetzt ganz schön mit dem Loch zum Beispiel. Und so ja, ganz ja, gut. Genau. Das Loch ohne Boden. Nee, was? Das Boden ohne das Loch. Boden ohne Loch. Ja, fuck, wir nehmen jetzt das am Ende mit einem Bär. Ein Bär, ja. Ist ein bisschen früher. Da. Hier kehrt er nochmal zurück, hier. Vor allen Dingen, der Bär hat nur noch einen, er will ihn gerade umbringen und er hat nur noch seinen letzten Wunsch. Hat nur noch einen Wunsch, er möchte noch mal sein Lieblingslied hören. Das ist so geil. Tanz mit mir! So stark. Du bist wunderschön. Das ist einfach stark. Das ist einfach stark. Oh. Könnte ich zerbrechen. Wahnsinn. Auf jeden Fall. Oh, gut, okay. Ich glaube, viel mehr gibt es zu der Serie erstmal nicht mehr zu sagen. Okay. Oder hast du noch irgendwas, was du noch... Nee, absolut nicht, wolltest? Weil wir ja auch nicht so über Spoiler reden können. Genau, ja. Wir ich bin halt da noch an dem Punkt, wo ich noch wo ich noch ein bisschen was habe, wo man noch spekulieren kann, weißt du? So ein bisschen spekulieren einfach kann. Und Spekulatius, so mäßig. Ja, was das für komische Apparaturen sind, zum Beispiel, die man am Ende der ersten Staffel und am Anfang der zweiten Staffel sieht und so, sag ich mal. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Findest du? Ich glaube. Da reden wir aber später nochmal drüber. Ja. Vor allem gibt es auch noch, so wie es aussieht, Kurzfolgen. Das würde mich mal interessieren, ob du überhaupt in Deutschland kamen dir auch quasi Kurzfolgen Dipper erforscht das Unerklärliche. Mabels Anleitung zum Leben. Wir reparieren es mit Sus. Gibt's zwei Folgen. Und so weiter. Mhm. Mal gucken, wie man vielleicht das mit sich mal angucken kann. Das würde mich mal interessieren, wie lang so eine Kurzfolge ist. Wie geht's denn dir bei der Serie? Also jetzt von den Folgen, die du gesehen hast, gab's für dich irgendeine Folge, die du total Banane? Also so fandest, richtig scheiße fand ich nichts. Also mir ging's auch so. Nee. Es gab so ein, zwei Plots, wo ich mir dachte, ja gut, da finde ich jetzt nicht so spannend, gell? Ja. Aber trotzdem haben sie es wieder cool umgesetzt. Und dann dachte ich, ja, es sind wieder nette Ideen dabei einfach. Das fetzt. Ja. Der Alpha-Zwilling. Der Alpha-Zwilling. Allein wenn eine Folge schon so heißt, weißt du, das wird gut. Ja. Ich bin mal gespannt. Gerade das Staffelfinale von Staffel 2 wird sehr. Wir werden drei Folgen, so, wo ich mir denke, das dauert drei Folgen lang, das Staffelfinale, wo ich mir denke, oh, das könnte doch durchaus auch, das ist halt eine Stunde. Das musst du dir halt mal überlegen, so, die sie sich da Zeit nehmen fürs Staffelfinale der zweiten Staffel. Das war ja in der ersten. In der ersten auch schon zwei Folgen. Hm. Na? Und da bin ich sehr gespannt drauf. Na, das wird cool. Ist nicht mehr so viel. Weißt du wie? Ist nicht mehr so viel. Ist nicht mehr so viel. Ich freue mich drauf. Ich bin echt gespannt, wie die ganze Sache ausgeht. Ja. Ich finde es auch schade, dass da nur zwei Staffeln gibt. Sehr, sehr schade. Ja, kann aber auch gut sein, wenn es halt zu langweilig wird dann irgendwann oder repetitiv oder wenn das Mysterium nicht mehr groß genug ist. Ich finde, ja, da haben sie einfach auch mit dem Buch einfach ein schönes Mysterium einfach eingeführt, was einfach cool ist. Mhm. Na, meine, das Büch. Du hast doch recht, im Endeffekt, wenn so eine Sache zu lange auf der Stelle tritt, gell, wenn es dann so in die Länge gezogen wird, wenn du dann irgendwann so Filler-Episoden hast, dann wird es halt irgendwann kacke. So, dann denkst du nur noch, ja, jetzt wird noch das gezeigt und jenes und welches, aber die eigentliche Handlung wird momentan gar nicht vorangetrieben. Ja. Es werden nur noch so Sachen dazwischen geschoben, um das Ende noch ein bisschen zu ziehen. Zu ziehen. Hier steht ja 40 Episoden plus 17 Kurzfolgen in zwei Staffeln. Wie viel? Bitte? Wow. Bitte? Hier steht ja. Episoden, 40 Episoden plus 17 Kurzfolgen in zwei Staffeln. Genau. Müsste man halt mal gucken, wie man an die Kurzfolgen rankommt. Das sind wahrscheinlich eher so kurze Gag-Reels, die so, was weiß ich, 5 Minuten oder so, keine Ahnung. Ja, würde ich mir halt auch angucken, der Vollständigkeit haben. Ich denke nicht, dass das irgendwas zur Lore beiträgt, aber. Geil finde ich auch die Genre Einschätzung quasi hier bei Wikipedia. Ja. Oder die Einordnung. Mystery, Comedy, Supranaturalismus. Ja. Drama, Abenteuer, Action. Okay, krass. Supernaturalismus. Nee, Supra. Supra. Das ist die Steigerungsform. Supra. Das ist nicht super krass, das ist supra krass. Bei was war denn das für ein Film? Dahinter steht auch noch Supra. Supra. Ich überlege auch gerade, wo Supra ist. Ich überlege auch gerade, wo Supra war. Supra krass. So war das nicht irgendein Jack Black Film? Ich glaube auch. Ich weiß es nicht mehr. Das ist nicht krass. Das war supra krass. Das ist ein supra krass. Geil. Das ist noch eine Stufe über super. Und hier steht auch in der Klammer, hinter Supranaturalismus, von lateinisch supra, über. Genau. Natura, Natur. Also ist quasi supernatural oder super, ist das verkehrt quasi. Weil das vom Lateinischen kommt und eigentlich supra heißen müsste, weil supra über heißt. Stimmt, ja. Übernatürlich. Ja. Ist die Annahme von Existenz von Übernatürlichem, das heißt von Strukturen oder Objekten, die nicht Teil der sinnlichen wahrnehmbaren Welt der Dinge sind, sondern dieser zugrunde liegen oder sie überschreiten. Stephen King. Stephen King. Schnell reingeflüstert. Auf jeden Fall. Stephen King. Steve! Nee, das ist. So, ich muss mir jetzt die Nose mal pudern. Also, eine ordentliche Empfehlung. Könntest du mal bitte das Fenster zumachen? Ja, wird langsam ich. Kalt an den Beinen. Aber wie, ey? Ich schniefe das zu. Zugeschnieft, Fettstift. Da steige ich jetzt einfach mal ein in mein Thema. Ich rede heute über eine Filmserie. Mhm. Und zwar habe ich also Filme, eine Filmreihe. Und zwar habe ich Serie, da sind wir am selben, in derselben Kategorie. Und zwar habe ich mich mit dem Thema, es hat was mit Mel Gibson zu tun, es hat was mit den 70ern zu tun, mit den 80ern und dem Besten von heute. Es hat was mit Schrott zu tun. Hm. Und du weißt es schon. Hm. Mad Max, meine Damen und Herren. Okay. Ich habe mir mal alle Mad Max-Teile reingezogen, weil mich das einfach interessiert hat. Und deswegen rede ich heute über Mad Max. Ja, also Mad Max. Ich fange mal von vorne an. Ich habe chronologisch gesehen zuerst den Mad Max Fury Road. Das war mein erster Mad Max-Film. Mhm. Mit Tom Hardy und Charlize Theron. Mhm. Und muss sagen, mir hat der Film gefallen damals, wo ich den das erste Mal gesehen habe. Wo ich vorgestern das zweite Mal geguckt habe, fand ich ihn auch immer noch nice. Mhm. Gefällt mir immer noch. So, dann denkst du dir, boah, mir gefällt das Setting so, ist ganz geil, hat ein bisschen was von Borderlands teilweise. Mhm. Ne? Also Borderlands ist wahrscheinlich eine Hommage an sowas. Macht riesen Spaß. Gut, fängst du mal mit Teil 1 an. Mit Mad Max 1. Von 1979. In USA rausgekommen, 1980 bei uns. Geht 88 Minuten. Regisseur ist George Miller. Und Mel Gibson ist die Hauptrolle. Ist ein australischer Actionfilm, ja, das ist mal gleich am Anfang aufgefallen. Also in Mad Max Fury Road kriegst du halt nicht mehr mit, dass das irgendwie Australien sein könnte. Hm. Soll Australien sein, weil okay. Die haben ja keine Straßen mehr. Hm. In Mad Max 1, 2 haben sie in 3 haben sie keine mehr, aber in Mad Max 1 und 2 haben sie auf jeden Fall noch Straßen. Und da ist Linksverkehr. Und deswegen dachte ich, na, dann muss das doch Australien sein oder so. Also ist australischer Actionfilm, spielt in der nicht allzu fernen Zukunft, wie immer. Gell? Mhm. Da geht es um einen Konflikt zwischen einer Rockerbande und dem Polizist Max Rockatansky. Ein geiler Nachname, wo ich mir dachte, Alter, geil, Mad Max heißt eigentlich Rockatansky mit Nachnamen. Das musst du erstmal wissen, gell? Dass ja. Das so heißt Nordquist. Nordquist. Und die Rocker bringen eben die Frau und seinen Säuglingssohn um und er beginnt einen Rachefeldzug. Das Ding ist, Das steht hier hinten drauf, nicht hier hinten, sondern das steht, habe ich irgendwo gelesen, hier hinten steht es glaube ich drauf. Nee, auch nicht. Auf jeden Fall stand es da in der Kurzzusammenfassung. Und man muss dazu sagen, die Frau wird im letzten Drittel und das Kind wird im letzten Drittel umgebracht. Also es ist fast ein Main-Spoiler. Ich habe erstmal so ein paar Grunddaten zu den Filmen quasi. Und dann habe ich meine Meinung dazu kurz aufgeschrieben und dann noch ein bisschen Trivia-Wissen, weil das finde ich immer mit am interessantesten. Hm. Meine Meinung zu Mad Max 1. Bad gealtert. Der ist richtig bad gealtert. Hat aber trotzdem seinen Charme. Hm. Und der zieht sich. Ey, der zieht sich wie Sau. Es ist super interessant, diese alten Autos zu sehen. diese alten Karren. Australien hat ja auch für Europäer eine unbekannte Autoindustrie gehabt, so mit Holdens und so ein Kram, also so eine Hersteller Holden und so ein Zeug, sehr interessant. Also man stellt sich ja bei Mad Max vor, diese Cyberpunk-artigen, oft gemöbelten Möhren, wo da irgendwelche Stachel dran geballert sind und so. Und die sind eigentlich normale Autos gefahren da. Hm. Normale Autos, der Rockerclub hat irgendwelche Kawasakis gefahren und so. Und ist halt super krass. Es war nicht der erste Film von Mel Gibson, aber es war halt so einer, der mit dem er so relativ berühmter geworden ist. Der wurde in nur 12 Wochen gedreht mit 350 Dollar. Also nicht 350.000 Dollar. Ich wollte gerade sagen. Genau. Genau. Der Bösewicht Toe Cutter, der in diesem Film mitspielt, Er wird von You Keeks Bayern gespielt und spielt dort den Bösewicht und spielt auch wieder den Bösewicht in Mad Max Fury Road. Sehr interessant. Aha. Sehr geil. Mel Gibson sollte eigentlich, war mit seiner Schwester zum Vorsprechen, die wollte für die Frau von Max Rogatansky vorsprechen, hatte aber vorher einen Barfight, sag ich mal, in echt, und sah übelst grün und blau geschlagen aus und haben sie gesagt, hier, wir brauchen so verrückte Leute wie dich, du kommst bitte zum nächsten Casting. Und dann ist er Mad Max geworden. Ach ja. Super geil. Und Mel Gibson war so unbekannt, dass sie im US-Trailer Mel Gibson nicht einmal gezeigt haben, sondern nur die Autostunts. Das müsst ihr mal überlegen. Das fand ich auch sehr geil. Die Biker, die Biker-Gang spielen, war eine echte Biker-Gang. Mhm. Super geil. Und die meisten Stunts wurden illegal durchgeführt. Also soll heißen, die hatten keine Permission. Die mussten immer die Stunts machen und dann schnell alles zusammenpacken und wieder losfahren. Super geil. Also es hat sowas von Piraten-Rock-Radio. Also so von Piraten-Sender. Ne? Das ist ja herrlich. Super geil. Also der Film, der ist halt wirklich krass gealtert. Ja, da passieren dann halt auch noch so ein paar Sachen, so die will ich jetzt auch nicht so unbedingt sagen. Aber da werden halt Gliedmaßen abgefahren und so. Und und in diesem Teil hat Max Rogatansky, sag ich immer lieber, weil eigentlich hätten sie das mal so lesen können, weil das klingt badassiger. Das stimmt, ja. Und da kriegt er halt schon seine ikonische, abgesägte, doppelläufige Schrotflinte. Ah ja. Und das ist, man kann sich das mal angucken, auf jeden Fall, fürs Komplettieren. So ein Profil, ich habe gerade ein altes Bild von Mel Gibson, so ein bisschen, was hat das von Felgenralle, ne? Das stimmt, von Felgenralle auf jeden Fall. Ich habe gerade so ein schönes so Bild mit der abgesägten Schrotflinte, ja. So, und da guckt er so nach links, sieht übelst aus wie Felgenralle, ne? Das stimmt. Da könnt ihr auch das Remake machen. Ey. Das ist fucking Felgenralle. Wow. Felgenralle, wie heißt er mit vollem Namen? Ralf Gunisch. Ja, genau. Ralf Gunisch, ehemaliger Fußballprofi. Mhm. Auch im Dunstkreis der Rocket Beans anzutreffen. Max Rogatansky. Eigentlich ja Polizist, ne? Und die Polizei, hast du das Gefühl, die haben eigentlich nur damit zu tun, irgendwelche Raser abzufangen. Also so quasi Cobra 11 in der Future. Geil. Ralf Rogatansky. Ja, jetzt brauchen wir mal ein Bild, wo man den so ein bisschen im Profil sieht. Im Profil, ja. Das wirst du wahrscheinlich bei Fußballern eher nur auf dem Spielfeld sehen. Ja. Naja, das muss man. War sogar bei Pauli, ey. Ja, das ist gut. Auf jeden Fall. Ja. Das ist fucking so. Max Rogatansky, ey. Jetzt kommt nochmal der Direktvergleich. Das fucking, ja, das hat auf jeden Fall was. Ich weiß, was du meinst. Das ist Recherche. Das ist Recherche live. Ganz interessant, der hat eine IMDb-Wertung von 6,3. Mhm. Und ist damit der schlechtest gewertete Film. Mhm. Ne? Ist halt ein Debüt. Ne? Und man muss mal halt wirklich sagen, die Filme wären halt wirklich geiler. Ich mache jetzt einfach mal mit Mad Max da voll Strecker. Ich schwöre, der Vollstrecker, der ist US-Release 81 gehabt, bei uns 82, auch von George Miller wieder, mit Mel Gibson in der Hauptrolle und sonst eigentlich niemanden weiter, der erwähnenswert wäre. Geht 59 Minuten, wieder ein Stückchen länger. Und die Handlung, da wird sich immer drum gestritten, das sagen alle ein bisschen unterschiedlich, also so Regisseur und Cast und so, soll 3 bis 5 Jahre nach dem ersten Teil spielen. Die Zivilisation ist nun endgültig zusammengebrochen. Und 1 Liter Benzin ist wertvoller als ein Menschenleben. Mhm. Er kommt zu einer Siedlung, das ist eine Ölraffinerie, die hat sich rundherum gebildet, die von Gesetzlosen belagert wird. Die Gesetzlosen werden geführt vom Anführer Humungus. Da heißt Humungus. Und da fängt es dann an, ein bisschen, da sieht es dann halt auch die Klamotten von den Leuten und so. Das sieht dann mehr nach Cyberpunk aus. Ja? Die Autos haben sich verändert. Der Humungus, muss man eingeben. Humungus sieht ganz interessant aus. Ich gucke gerade hier so ein Bild mit den ganzen Fahrzeugen. Ja, genau. Das ist quasi, das hier ist in der Raffinerie und das hier sind dann quasi die belagern. Mhm. So, dann geht es halt eigentlich darum, die ganze Zeit, wie der Konflikt zwischen den Siedlern und den Rockern. eskaliert. Ist das zum Allgemeinen jetzt meine Meinung? Das ist mein Lieblingsteil. Das ist mein Lieblingsteil. Ja. Von den alten dreien, von der alten. Das ist ein richtig starkes Finale, finde ich. Und hier sieht alles apokalyptischer aus, ne? Es ist blutiger, ja, auch. Es ist auch blutiger. Es ist einfach lustig. Da gibt's so eine Szene, da haben sie wie in Mad Max Fury Road zwei Geiseln vorne ans Auto dran gebunden. Mhm. Da ist er ja. Homungus. Es hat doch immer was leicht Homoerotisches. Immer. Er sieht fast aus wie so ein Gladiator. Das stimmt. Und da siehst du es, da haben sie so zwei Leute vorne ans Auto gebunden. Mhm. Und da gibt es eine Szene, wie sie da so quasi, werden die ausgebremst von einem Tanklaster. Weißt du, was passiert, ne? Ja, klar, ne? Da spratzt es mal kurz und dann ist Ruhe. So. Was ganz Blut-Airbag schlägt zu. Genau. Was ganz interessant ist, Mel Gibson spricht hat nur 16 Zeilen im ganzen Film. Das ist krass, oder? Und einer davon ist doppelt, also eigentlich nur 15. Ich stelle mir das immer so vor, der klotzt nur blöd im ganzen Film. Ja. Mad Max hat im Film einen Hund namens Hund. Fand ich ganz lustig. Am Schluss kommt ein Tankwagen. Der Stuntfahrer von dem Tankwagen, der hat einen Unfall, sage ich jetzt einfach mal. Der durfte vor dem Dreh 12 Stunden nichts mehr essen, damit die zur Not-OP noch können, zur Not. Ach du Scheiße. Das ist sowas, so ein Scheiß haben die da. Falls eine Not-OP nötig wäre. In der Endszene wurden 40 Auto und ein Tanklaster zerstört. Das ist auch Mel Gibsons Lieblingsteil der Serie. Waren auch wieder nur 12 Wochen Dreharbeiten. Mhm. Und wurde 2015 in einer Rolling Stone Umfrage zum besten Actionfilm aller Zeiten gewählt. Also der ist wirklich, ich muss sagen, der ist wirklich stark. Hier haben sie auch, ich finde, die machen immer schönes Detail rein. Die haben, Mad Max hat wieder seine abgesägte Schrotflinte. Mhm. Und er trägt dieses Mal am linken Bein eine Beinschiene. Eine Laufbeinschiene wie bei Forrest Gump. Der hat die ja beidseitig bei Forrest Gump, weil die dem im ersten Teil übers Bein fahren. Mhm. So, das fand ich sehr, sehr geil. Tom Hardy im Fury Road hat die übrigens auch. Sehr, sehr nice. Hat eine IMDb-Wertung von 7,6. So. Gehen wir mal weiter. Mad Max 3. Jenseits der Donnerkuppel. Mhm. Auch wieder George Miller. Die Titel sind auch der Kracher. Jenseits Beyond Thunderdome. Und 1985 kam der in den USA und auch bei uns. Und dieser Film geht mal 107 Minuten. Ganz interessant. Der soll ca. 15 bis 20 Jahren, also 15 Jahre nach dem zweiten Teil spielen und 20 nach dem zweiten. Und Peter hat schon geguckt, er hat schon gesehen, wer da auf jeden Fall auch mitspielt, nämlich Mel Gibson und We don't need another hero. Genau, und das ist auch das Lied zu dem Film. Echt? Ja, genau. Geil. Das ist Tina Turner. Schön ins Blinde reingetippt. Ich bin momentan gut im Blindtippen, ey. All we want is get beyond the Thunderdome. Ist die letzte Zeile im Refrain. Aha. Das Video ist auch in ihrer Verkleidung, das Musikvideo dazu. Das wusste ich ja gar nicht. Das meiste, was ich über Mad Max wusste, muss ich mal sagen, ist eigentlich, dachte ich immer, diese Thunderdome-Kulisse und alles benutzt sie nämlich noch in einem anderen berühmten Musikvideo, ganz andere Musikrichtung, von Tupac Shakur. Und zwar California, who's got a party? Echt? California, who's got a party? In the cities. Kennst du nicht? Schönen. Kennst du nicht? California, na, South Park. Ja, ne, klar, aber du kennst das Video nicht? Ich muss an South Park denken. Ich kenn das Video nicht, ne. Du kennst das Video nicht? Ich muss auch gerade an South Park denken. Wie heißt denn das Lied? California. Tupac. California Love. California Love. Die Autos, ne? Lass mal die Bilder so ein bisschen für sich sprechen. Jo, ich lass mal einen Ton aus, du Bitch. So. Es hat auf jeden Fall ein richtig hier Es sieht auch aus wie der Thunderdome. Es hat so einen richtig krassen Mad Max-Vibe, finde ich. Obwohl das bestimmt 10 Jahre später entstanden ist, das Video. Und das fand ich immer sah richtig nach in diese Dr. Dre mit irgendwelchen Augenklappen. Und mal gucken, hier, da könntest du auch noch richtige Autofahrtszenen und so ein Kram. Ja. Richtig nice. Geil, so schön die Alufolie um den Hals gewickelt. Auf jeden Fall ist das hier auf jeden Fall storytechnisch der anstrengendste Teil, muss ich sagen. Mhm. Hat eine IMDb-Wertung von 6,3. Hätte ich nicht gedacht, weil das so als eigentlich dachte ich, das ist so der beliebteste Teil. Mhm. Aber ich muss sagen, ich dachte, dass das wird jetzt das absolut krasseste Ding. Aber es ist nicht ganz so geil wie Teil 2. Er macht auch Spaß, er hat einen anderen Vibe, es ist alles noch ein bisschen apokalyptischer, alles noch ein bisschen hässlicher, noch ein bisschen. Im Mad Max werden nämlich die Sachen geklaut. Da sieht er aus wie Highlander am Anfang. Richtig schlimm sieht er aus wie Highlander. Dem werden die Sachen geklaut und dann muss er in die nächstgelegene Siedlung Bartertown, um dort seine Sachen zurückzuholen. Und dort bekommt er einen Auftrag von Auntie Entity, gespielt von Tina Turner, die dort quasi die Chefin ist. Mhm. Denn ja, man muss dazu erklären, die Stadt, die Siedlung wird betrieben, die haben Strom und so ein Kram, allerdings durch Methan. Und zwar wird das von einer Schweinezucht, die unterirdisch ist, produziert. Und dort sind quasi, dort der Herrscher über die Unterwelt ist quasi Master Blaster heißt er. Sie werden als, das sind zwei Kerle. Die Namen. Na, Master Blaster. Das ist ein großer mit so einer fetten Maske auf, so ein bisschen wie Humungus aus dem zweiten Teil. Der hat bloß einen Rucksack auf dem Rücken und da ist ein Zwergenwüchsiger drauf. Das ist Master. Aha. Und der andere ist Blaster. Der eine ist quasi der Kopf und der andere ist, sind die Muskeln, ne? Genau. Ich habe vorhin ein Bild gesehen, wo noch der Kleine hinten drauf sitzt. Genau, das ist jetzt quasi im Thunderdome. Er hat gesagt, er soll sie umbringen. Also Anti-Entity hat gesagt, hier, du kriegst Sprit, du kriegst das und das, wenn du meinen Auftrag erfüllst und so weiter. Mhm. Gut macht Mad Max natürlich, er ist halt zwar ein ehemaliger Cop, aber trotzdem eher ein Söldner geworden mittlerweile. Und geht dann runter zum Arbeiten und guckt da mal. Und sagen wir mal so, das Gericht dort wird, wenn jemand Streit hat, dann musst du eben in Thunderdome. Zwei gehen rein, einer kommt raus. Mhm. Da wird halt auf Leben und Tod gekämpft. Und dann hat er sich eben mit Master und Blaster angelegt. Und er soll ihn dann umlegen, denn er soll nur die Muskeln umlegen davon, dass er nicht mehr so viel Macht hat und nicht mehr so stark ist. Mhm. Weil Blaster ist so stark gewesen, der war einfach zu stark, der konnte jeden Kampf gewinnen. Mhm. Und dann entspinnt sich quasi ein Kampf in Thunderdome. Mhm. Mit einem schönen Twist, muss man dazu sagen, den will ich jetzt nicht spoilern. Dennoch geht etwas schief, sag ich mal so. Er wird quasi gebackstabbt. Mhm. Und dann beginnt die zweite Hälfte des Films, die ungemein verliert, finde ich. Da gibt es dann quasi wie so ein Glücksrad. Da wird er dann verurteilt von Auntie. Tina Turner spielt echt okay, muss ich sagen. Hätte ich nicht erwartet. Weil sowas ist ja meistens immer ein bisschen trashig. Ja, ne? Und da gibt es quasi wie so ein Glücksrad. Und da steht dann drauf, was da zu machen ist. Zum Beispiel, Auntie darf entscheiden, Freispruch, Todesstrafe, Gulag bedeutet Exil. Da haben sie den auf ein Pferd geschnallt und haben ihn einfach in die Wüste geschickt. Mhm. So, und dann trifft er in der Wüste auf eine Enklave von Kindern, die in einer Oase leben, die aber denken, er ist ein Pilot. Die wurden nämlich von einem Pilot, man muss dazu sagen, wie gesagt, das ist alles kurz nach der, nach die Max Rockatansky kennt noch die Zivilisation. Mhm. Viele kennen von denen noch die Zivilisation. Die Kinder teilweise nicht, die verehren diesen Piloten, der dort abgestürzt ist. Quasi die Eltern sind schon alle draufgegangen von den Kindern und so. Verehren den dann. Und da denken sie erst, er ist ihr Befreier und so weiter und bringt sie an einen besseren Ort. Ja, und dann geht's dann halt darum, wie der die Kinder quasi rettet und so ein paar Konflikte noch und er verfolgt die obligatorische Verfolgungsjagd. Und ja, ist ganz okay. Ein bisschen schade, dass das so ein bisschen zu verholzt wurde, sag ich mal. Hier steht's, jedoch kommt alles anders da. Hier steht's auch, erster Teil ist stark, erste Hälfte ist stark, verliert aber in der zweiten Hälfte für mich. Ja, ist schade. Ja. Ist ja auch so ein bisschen Geschmackssache. So. Der Sandsturm am Ende des Films ist ein Sandsturm, da fahren sie durch und fliegen dran vorbei und der war echt super krass. Der Film ist von 85, habe ich schon gesagt. Tina Turners Kleid wog dort mehr als 55 Kilo. Muss ich dir mal überlegen. Und hat sich und musste sich für die Perücke, die sie aufhatte, den Kopf rasieren. Komplett. Aber hatte kein Problem damit. Sieht auch schon krass aus, das Kostüm. Ja, das ist halt so ein übelstes Kettenhemd, ne? Kettenkleid. Hat eine IMDb-Wertung von 6,3. Also ist der zweitschlechteste gewertete. Mhm. Und jetzt geht's um einen Film, den du wahrscheinlich auch gesehen hast. Mad Max Fury Road, meinst du? Mad Max Fury Road. Den habe ich tatsächlich gesehen. Der ist von 2015. Auch wieder von George Miller Regie geführt. Immer George Miller. Mit Tom Hardy und Charlize Theron. Zwei Stunden geht er. 120 Minuten. Und dort geht es darum, Max Rockatansky wird gefangen genommen von den War Boys. Die unter Immortan Joe, der von demselben Schauspieler wie Toe Cutter gespielt wird, aus dem ersten Teil. Genau, ja. Wie gesagt. Und wenn du, das sind ganz viele, das merkst du wieder richtig, das ist so ein typischer neumodischer Fanservice-Film. Weil ich kannte die vorherigen Teile nicht und dann kriegst du das natürlich alles nicht mit. Ne? Dass da auch mal zum Beispiel richtig gut eine Szene aus dem ersten Teil eingeflochten ist und du das aber gar nicht siehst. Mhm. So. Jetzt, was du jetzt auch alles erzählt hast über die alten Filme, da habe ich mich schon sehr erinnert gefühlt an den neueren. Ja. Dann schon dachte, Nein, sind sie alle irgendwie ähnlich. Am Ende läuft immer auf eine Verfolgungsjagd hinaus. Mhm. So. Und da gibt's eine, sag ich mal, noch eine Hauptfigur. Furiosa. Imperator Furiosa, gespielt von Charlize Theron, die in nach Gastown eine Lieferung bringen soll. Die hat aber die, sag ich mal, den Harem von Immortan Joe im Tanklaster versteckt und will die Frauen befreien und ihr in ihre Heimatregion, die grüne Ebene oder so, gelangen, ins grüne Land. Und ja, genau, grünes Land. Und sie werden verfolgt. Max wird durch Zufall dann erst vorne aufs Auto geschnallt. Er ist dann quasi erstmal der Blutbeutel für den einen Warboy, wo ich mir überlegt habe, euch nur, woher kennst du den? Und dann habe ich rausgefunden, dass das der Junge von About the Boy ist. Ach was. Ja. Ich finde es doch geil, dass sie dem so eine Gartenkralle vorne dran gemacht haben. als Maulkorb, sag ich mal. Und 80% aus dem Film sind halt auch Practical Effects, ne? Die haben halt am Ende am Wetter ein bisschen geschraubt. So ein paar, was weiß ich, wenn mal Leute von LKW fallen oder so. Aber der Rest ist halt echt. Und das finde ich halt ganz schön krass. Und eine Menge hat auch der Arm von Charlize Theron in Anspruch genommen. Die ist ja amputiert, sag ich mal. Mhm. Und hat so einen Cyborg-Arm, wo ich mich frage, wie steuert die den? Aber das erstmal zweitens. Wie kann die den steuern? Ich finde das auch so cool, dass das so, dass sie so krass unterjocht werden, also krass geknechtet werden von dem Immortan Joe und der da irgendwie da fünf fette Weiber sitzen hat, die Brustmilch abzapfen und so ein Kram. Das fand ich auch gruselig, Szene. Und naja, wie willst du denn sonst an Milch kommen? Ist schon logisch irgendwie. Ja. Das ist schon logisch. Also, ist doch nur naheliegend. Und der ist, wie gesagt, sehr stark. Also mir gefällt der Film sehr. es scheint auch zwischen Teil 2 und Teil 1 zu spielen, keine Ahnung, oder zwischen, es soll ja, ist ja eigentlich mehr ein Reboot als ein, als quasi ein Teil der Serie irgendwie, habe ich das Gefühl. Weil hier ist der Ford Falcon noch am Start, sein ikonisches Auto, was er im ersten Teil bekommt, was im zweiten Teil aber schon geschrottet wird. Mhm. Der hat das im dritten Teil schon gar nicht mehr. Da fährt er nämlich Kutscher am Anfang. Aha. Super geil. Kutscher, mein Kutscher. Genau. Und es entspinnt sich eine riesige Verfolgungsjagd mit diesem geilen Truck, der richtig aufgemöbelt ist, zwei Motoren hat. Und ich fand das auch so geil, dieses, da geht es darum, ob der Warboy reparieren kann, während der Fahrt einen Motor reparieren kann von den zwei. Mhm. Und Mad Max fragt ihn, hast du einen schwarzen Daumen? Ich fand das so geil, es ist so wie diese Sprichwörter von früher quasi auf neuere Sachen gemünzt. Diese Karren sehen halt schon, das hat schon was. Ja, das sind halt absolute Kriegsmaschinen. So alle Karten nochmal gefeatured. Also die mit dem Boxen, wo der Gitarrist davor ist, das wäre mein Wagen. Das war dein Wagen. Der Doof Wagon. Der Doof Wagon. Geil. Officer Doofy meldet sich zum Dienst. Special Officer Doofy. Also das ist, also ich muss sagen, der ist halt aktueller als der zweite, der ist halt gefälliger, weil er einfach aktueller ist. Aber ich finde, der ist so auf einer Ebene mit dem zweiten Teil für mich. Mhm. Vom Geschmack her. Hat eine IMDb von 8,1. paar interessante Sachen noch. Die haben für das Zeug 470 Stunden Schnittmaterial gehabt. Wahnsinn. Der Gitarrist übrigens hat seinen Flammenwerfer aktiviert mit einem Tremolo. Das ist ja geil. Super geil. Toe Carter spielt wieder den Bösewicht. Eigentlich sollte dieser Film, das Skript gab es schon, sollte dieser Film schon 2003 kommen, mit Mel Gibson in der Hauptrolle. Aha. Genau. Mit Mel Gibson in der Hauptrolle. Aber da war er gerade in höchsten Vorbereitung für die Passion Christi, die 2004 kam, dass er da zu viel zu tun hat. Hier hat Max, der auch in diesem Film als einziger in den Credits als Max Rockatansky drin steht, 52 Zeilen. Das ist nicht wirklich viel mehr. Es ist lustig, dass die Zeilen da alle so gezählt werden bei diesem Film. Naja, immer wenn es Charaktere gibt mit wenig Zeilen oder Filme, die das Feature haben, wenig Sätze zu haben, einfach weil es einfach nicht, weil es entweder nicht üblich ist für die Figur oder weil der Film so aufgestellt ist, quasi, dass alle ruhig sein müssen, dann werden immer Zeilen gezählt. Das finde ich immer witzig. Super nice. Und dieser Film ist der erste Film, der nicht in Australien gedreht wurde, nämlich in Namibia. Aha. Super krass. Und ich habe noch zwei, drei Sachen. George Miller ist halt hauptsächlich für diese Serie verantwortlich, hat aber auch noch andere Sachen gemacht, wie ein Schweinchen namens Babe und Happy Feet. Oh Gott. Wo ich mir denke, aha. Oh Gott. Okay. Ist auch ein ganz schöner Kontrast, gell? Jetzt möchte ich mal deine Meinung zu dem Film wissen, weil den hast du gesehen. Also bei dem Film muss man eben sagen, es passiert im Prinzip nicht viel. Es ist im Prinzip fast wie den ganzen Film eine Verfolgungsjagd im Prinzip. Man muss echt sagen, die Karren und sowas, das sieht schon alles geil aus. Die Special Effects, was da passiert einfach, das sieht schon übelst fett aus und du siehst einfach, dass viel Practical Effects einfach drin sind, dass viel da wirklich handgeschmiedet wurde, wenn man es so sagen will. Mich erinnert immer so ein bisschen, weil ich gerade seine komische Gartenkralle auch sehe, oder den, für mich sieht es immer aus wie so ein Dreizack. Wie ein Dreizack von, genau, Poseidon. Ja. Mich erinnert es immer fast ein bisschen an Saw in manchen Momenten. So, diese Sachen, die so dran haben, sieht alles aus, wären die alle so Opfer gewesen. Ich weiß, was du meinst. Da sind alle noch irgendwelche Fallen dran. Die sind ja halt auch ganz schön verstümmelt teilweise. Ja, ne? Es hat alles so ein bisschen so ein Vibe, aber sie haben es halt super geil umgesetzt. Den Cast finde ich an sich auch geil. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie, mir war es persönlich dann so ein bisschen storymäßig, irgendwie hätte ich mir noch was anderes vorgestellt. Ich weiß auch nicht was, irgendwie. Ich fand dieses Feature mit so, ja, die entführen jetzt die Mädels, werden verfolgt, dann gibt es eine fette Schlacht so ungefähr und dann kehren sie wieder zurück. Ja, alles super, gell. So ist. Naja, dann übernehmen sie quasi die Hütte. Übernehmen die Butte, ne? Aber, wie du letztens. Genau, die Bude übernommen einfach. Ich weiß nicht, mir war es storymäßig irgendwie zu wenig, aber das scheint ja auch so ein Feature von Mad Max zu sein. Also sonst super geil gemacht, super geil umgesetzt, geile Optik. Ich fand halt phasenweise fast ein bisschen eintönig, langweilig, aber das, wie willst du das anders umsetzen? Obwohl, so der, Endzeit, von, gell? Obwohl der von den Schauwerten sehr stark ist. Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es diese krasse Sumpf-Salzebene. Dann wollen sie 160 Tage mit Motorrädern durch eine Salzwüste fahren, haben wir genau. Nicht sichtbar irgendwo Sprit mit, wo ich mir denke, oh, die haben ganz schön effizient mit Sprit, sag ich mal. Mhm. Weiß nicht, vielleicht ist auch diese Endzeit nicht so mein Ding, ich weiß nicht. Okay. Ich weiß nicht, woran es liegt. Irgendwie hat er mich nicht so richtig gecatcht. Also ich fand es beeindruckend, trotz allem hier so, was die auch für Fahrzeuge haben. Also gerade die Fahrzeuge beeindrucken mich eigentlich teilweise am meisten, wenn ich hier diese Igelkarre sehe. Das sieht halt schon fett aus irgendwie. Das sind halt Kriegsmaschinen. Der so. Stil ist irgendwie geil, wie die das alles umgesetzt haben. Das ist auch die beste Arbeit, die sie je geliefert haben, muss man sagen, gell? Ja, na klar. Das ist natürlich. Du musst ja halt auch mal überlegen, gell? Das ist 30 Jahre später. 85 war der letzte und 2015 kam der nächste. Mhm. Ja, natürlich. Das sind halt Welten dazwischen. Es ist halt auch so, was diese Endzeit angeht, so bisher das Geiste, was ich gesehen habe, so von der Umsetzung her. Ja. Das andere habe ich wahrscheinlich auch noch nicht gesehen, was Endzeit, was so in die Richtung geht, sag ich mal. Ja, so richtig, ja. Na, es ist halt wie Fast and the Furious in der Endzeit, bloß, dass sie sich gegenseitig umlegen wollen. Mhm. Ja, macht auf jeden Fall schon Spaß, finde ich. Die Mad Max wenn man alle Teile gesehen hat, dann merkt man einfach auch, in Mad Max geht's nicht so um die Story. Mhm. Im dritten Teil haben sie richtig Story reingeballert. Mehr als hier. Mehr als in Fury Road. Aber ist das Devo oder was? Ich würde schon sagen, nee. Nee, ist euch ein Easter Egg. Ja, das ist der Pilot aus dem zweiten Teil, der da quasi eine Referenz bekommen hat. Ein Tragschrauberpilot. Ja, das ist sowas den Hardcore-Fans. Mhm. Ja, haben sie zum Beispiel eingefügt, da hat im ersten Teil einer so wie so eine Schlange gemacht, so, das haben sie im Fury Road auch da eingefügt, also. Quasi, dass es inner macht und so weiter und so fort. Also, genau, Toe Cutter und, also guckst du gerade die ganze, genau, die Szene zum Beispiel, siehst du gar nicht, dass das, im ersten Teil fliegen Toe Cutter die Augen raus und das wird quasi hier wieder verwendet. Das ist ganz cool gemacht. Und das siehst du halt auch nicht. Ist halt auch nur eine kurze Szene. Da hast du nicht so Probleme. Er hat auch dieselbe, genau, die Musikbox ist aus dem dritten Teil, aus dem zweiten Teil meine ich. Die wurde wieder aufgebaut, aufgegriffen. Sieht schon nice aus, ja. Solche Pseudo-Muscle Cars. The Doof Warrior. Geil. Ja, der ist den haben sie auch gut in den Soundtrack eingefügt. Mhm. Und was mir daran gefallen hat, dass man den nur gehört hat, wenn der vorbeigefahren ist. Also da man hat, das war halt wirklich gut gemacht, ne? Das fand ich wirklich gut. Und das hat immer zum Soundtrack gepasst, wenn der vorbeigefahren ist. Das stimmt. Das war richtig geil. Den haben sie gut eingebaut. Richtig cool. The Road Warrior Tattoo. Genau, Road Warrior. Mm. Ja, macht Spaß. Ist echt funny. Duck funny. Duck. Ja, wie gesagt, ich habe das bei einem Shopping Hall, wie das die Jugend heutzutage sah, im Saturn mal gesehen, 15 Euro für Filme. Ach komm, nimmst du mit. Dachte ich mir, nimmst du einfach mal mit, wolltest du eh mal sehen. Jetzt habe ich es gesehen. Jo. Ist doch cool. Welcher ist für dich der beste von der Serie jetzt? Ja, ich finde schon, dass, wie habe ich vorhin schon gesagt, Fury Road und Teil 2, die teilen sich für mich Platz 1. Okay. Dann kommt Teil 3 und dann kommt Teil 1 als letzter quasi. Geil. Genau, den gibt es im dritten Teil. Kuhauto. Genau, ein Kuhauto. Ja, richtig gut. Macht Spaß. Da möchte ich noch zwei, drei Worte zum Mad Max Spiel verlieren, was 2015 für die Xbox One, PS4 und sonstige Sachen erschienen ist. Das habe ich nämlich gespielt. Und zwar nicht komplett. Das habe ich, das war mal eine Humble Bundle mit dabei. Und dann habe ich das mal gespielt. 3-4 Stunden oder so. Ist auf jeden Fall, glaube ich, Avalanche Studios. Nee, nicht Avalanche. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall von den Machern, die Arkham-Serie mitgemacht haben. Aha. Mhm. Und das merkst du am Kampfsystem. Ist ganz schön repetitiv. Aber es hat so ein, für mich, ich habe jetzt, wo ich das gesehen habe, habe ich mal wieder richtig Bock, das zu spielen. Weil das hat so ein, du verlierst am Anfang dein Auto, fängst quasi bei Null an und triffst einen NPC in der Spielwelt, der heißt, sieht ein bisschen aus wie der Glöckner von Notre Dame, und der hat ein Auto für dich. Problem an der Sache ist, es ist ein V6. Dein Auto haben sie auseinandergebaut und die Teile in der Spielwelt verteilt. Okay. Und du baust ja dann nach und nach ein neues Auto auf mit Schrottteilen, Looten und Leveln quasi. Du baust da dein Auto aus die ganze Zeit eigentlich. Und das ist richtig geil. Du kannst dann auch bestimmen, wie das aussieht und so ein bisschen Lackierung so weit wie möglich, was wie geht. Also nie Hochglanz oder so. Also es sind immer übelste Roststellen. Das ist nur, da ist das quasi wie nur, stell dir vor, das Auto ist verrostet, aber du siehst noch die alte Farbe dann noch an manchen Stellen. Und so die Farbe kannst du dann bestimmen. Aha. Wie das Auto quasi früher hatte, bevor es Schrott war. Okay. Mhm. Quasi so wie Highlights. Ist an manchen Stellen super repetitiv, das habe ich damals schon gemerkt. Aber gerade sowas ist ja auch immer ganz gut, wenn du nebenbei Podcasts hörst. Sowas, ja, das ist wie bei Witcher Fragezeichen abklappern. Mhm. So, sowas mag ich ja auch. Weil das Schöne ist, wenn du von Arbeit kommst zum Runterkommen. Ja. Ist ein ganz interessantes Spiel. Ist nicht ganz so gut angekommen, so, aber mir hat's, also die 4 Stunden, die ich gespielt habe, die haben echt Spaß gemacht. Die waren verdammt geil. Nee, das hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Da kriegst du das Auto und der Erzengel. Weil die Karre sieht schon auch nicht schlecht aus, wenn du das in-game siehst. Na. Und die kannst du halt umbauen, wie du willst, dann kannst du halt vorne auch noch was anderes dran bauen, so. Stacheln kannst du verändern, kannst auch hochbocken. Du kannst die Karre, es gibt unterschiedliche Karosseriearten, die du dir da, kannst du dir aussuchen. Mhm. Wenn du jetzt, was weiß ich, willst eher so Buggy haben, dann machst du eine Buggy-Karosserie drauf. Wenn du eher so ein Muscle Car haben willst, baust du eher eine Muscle Car Karosserie drauf. Und das ist so ein bisschen so Loot, also es ist so Sammeln, weißt du? Mhm. Das ist Sammeln im Spiel, da musst du immer so Basen einnehmen und das Design gefällt mir auch sehr, sehr gut eigentlich. Und du hast diesen Typen immer hinten mit drauf, der kann dir dein Auto reparieren. Ach so. Mhm. Nein, das brauchst. Was ganz cool gemacht ist, du musst halt auch immer dafür sorgen, dass du irgendwo Sprit findest. Ist auch ganz interessant gemacht. Und Wasser. Ja, und es ist die Wasserflasche. Du hast eine Wasserflasche dabei und du musst halt immer, ich bin schon wieder drauf gekommen, ich trottel. Und du musst die Wasserflasche halt immer regelmäßig füllen. Ja. Ist ganz, ganz, ganz gut eigentlich. Also wirklich weit habe ich es nicht gespielt, aber ich habe jetzt eben noch mal Bock drauf. Ich lasse mir wahrscheinlich nochmal reinfahren. Das passt sehr gut gerade. Passt sehr, sehr gut. Dann möchte ich reinfahren. Ich sehe, es gibt irgendwie auch euch ein 8-Bit-Game für den aktuellsten Film. Auch. Furiosa and the Five Wives have joined Max. Okay. Oder das wurde nur mal so. Oder es ist halt so ein Funny GIF. Mm. Funny GIF. Jetzt noch gewundert, dass es ja so mehrere gibt eben. Hat halt in der Arbeit gemacht. Mhm. Nichts zugehabt. Ja, wir haben auch ein paar GIFs gemacht. Ja, hier steht nämlich auch, use the arrows to control your war boys. Okay, krass. Was haben wir da? Mad Max. Ja, wie gesagt, also es ist doch so ein 70er Jahre Klassiker. Und das wollte ich mir einfach mal reinziehen. Und deswegen habe ich es gemacht. Mhm. Und es hat sich gelohnt. Ja, doch. Also scheiße war es jetzt nicht. Hm? Dass ich mir jetzt denke, Alter, es ist überbewertet oder so. Jetzt schauen wir uns gerade Footage an von diesem 8-Bit, was auch immer das sein soll. Das ist bestimmt einfach nur ein Fan-Trailer oder so, ne? Hm. sieht doch so aus. Das, weißt du, was das ist? Ja, das ist nur... Das ist die Zusammenfassung von dem Film in 8-Bit-Look und so ein bisschen auf Computerspiel getrimmt, wo man immer mal die Controls sieht. Hey, ist auch wirklich gut gemacht. 1:1. The Power Eater. Take them to safety. Hätte ich gespielt. Wahnsinn. Ich finde das eigentlich auch gar nicht so schlecht, heutzutage einfach mal so 8-Bit-Games zusammenzupacken. Ja, das hat was. Obwohl es langsam schon wieder am Verschwinden ist. Mhm. Ja, genau, jetzt kommt es in den Sturm. 3 LKW. Okay, na, ja. Ist wirklich cool gemacht. Fetzt. Get the waves. Jo, richtig nice. Also Leute, ich weiß nicht, ob Peter noch was zum Franchise sagen möchte irgendwie. Ich muss sagen, ich bin da auch raus. Du bist da raus. Hat man mir, glaube ich, schon angemerkt. Ich war jetzt die letzte Zeit sehr still und ruhig. Ja, ja, das stimmt. Auf einmal guckt, ob ich noch irgendwas beitragen kann, recherchemäßig irgendwie, aber ich habe da echt... Bin da echt komplett raus. Ich kenne das alles so vom Hörensagen und so vom Sehen so ein bisschen. So ein paar Ausschnitte. Das ist der ganze Film, gell? Ja, das ist der ganze Film in 8-Bit, ne? Gucken das immer noch parallel. Und außer Mad Max Fury Road habe ich da echt nichts gesehen. Das Spiel auch nicht gezockt irgendwie. Dementsprechend bin ich da auch null im Bilde eigentlich. Ja. Und hast mir ja auch schon angemerkt, dass ich auch den neueren Film, also wenn ich schon den neueren nicht so cool finde... Da bist du ein bisschen wie... Bin ich gleich komplett raus. Ey. Bist du ein bisschen wie hieß der? Christian Görnd. Alles, was mit Wüste und mit Abenteuer ist, kann ich nicht leiden. Das ist ja wie, dass du Open-World-Spiele hast. Mm. Ja, wobei, da bin ich nicht so. Nee. Open-World bin ich geil. Dabei. Ich merke auch immer mehr, dass du Open World auch nicht mehr, dass ich das auch nicht mehr haben muss. Ich zock dann teilweise auch noch die Hauptstory durch und lasse es dabei. Also nehme dann nur das mit, auf was ich mal Bock habe zwischendurch, auch dann alles auf 100% zu spielen. Jetzt bei Batman habe ich das mal wieder, wo ich irgendwie Bock drauf habe, weil du am Ende auch immer wieder einen Bösewicht festnimmst. Also das ist für mich wieder so was befriedigend ist. Also du hast wirklich das Gefühl, du befreist Gotham in dem Sinne so. Und in vielen Spielen ist einfach nur so sammeln. Ja, bist fertig, 100%. Na, wie da, ne? Na? Schrott gesammelt. Nein, dann denkst okay, du dann, Auto Maximum ausgebaut. Denkst du dann, ja, kann ich auch lassen, gell? Ende. Muss ich nicht haben. Ich weiß auch nicht. Ich mag eigentlich auch nicht so Pseudo-Steampunk. Obwohl Steampunk ist ja nicht dasselbe. Und Cyberpunk ist auch nicht dasselbe. Also so ein bisschen dieses... Bin ich jetzt auch nicht so der krasse Fan von irgendwelchen Sachen. So, aber irgendwie hat das genug Charme, dass es... auch nicht ganz so scheiße aussieht, dass das trotzdem mich einigermaßen dass mich das unterhält, einfach. Cool gemacht. Hm. Peter sucht jetzt noch was Schönes raus. Ich glaube, Peter hat jetzt noch was eigentlich ins Vorgespräch gehört. Nee. Ach so. Ich habe jetzt noch mal kurz hier auf den Kanal von dem Typen geguckt, der das ja gemacht hat, dieses Video von... Ach so, mit dem 8-Bit. Aber ich sehe das ja gar nicht. Okay, na ja, gut. Gut. Ja, ich war jetzt auch ganz schön kurz. Unser Hauptthema auch ganz schön kurz heute, oder? Kann das sein? Ich habe das Gefühl, die werden immer kürzer, die Hauptthemen. So irgendwie das Vorgespräch wird irgendwann das Hauptfeature. Anderthalb Stunden haben wir jetzt schon auch noch gesprochen. Also Das kommt ja immer so kurz gleich vor, wenn man dabei ist. Gleich haben wir. Gleich jetzt. In 3. Nee, zwei. Ich meine ungefähr gleich lang wie das Vorgespräch. Ach so. Ich dachte, gleich haben wir 3 Stunden. In 3, 2, 1. Jetzt. Schön runtergezählten Countdown noch. Richtig nice. Hast du aktuelle Folge Game 2 Coach schon geguckt? Nein. Bin ich noch nicht dazu gekommen. Gibt es einen krassen Twist am Ende. Ich war gestern komplett unterwegs. Das ist nämlich diesmal eine Tribute-Folge. Aha. Das ist nämlich jemand gestorben von Rocket Beans. This is just a tribute. Gestorben? Ja. Das ist eine Cutterin, ist, glaube ich, gestorben. Was? Ja, ja. Die hat zum Beispiel bei, wie hieß das? Es war auch so ein japanoides Spiel von so einer, die so eine Augenklappe hat und also so Augen zu und dann so, das hatten sie letztens vor ein paar Folgen mal. Nier. Ich glaube, ja. Na, da hat die Nier gespielt, die ist gestorben. 31 geworden, glaube ich. Könnte auch ein anderes Spiel gewesen sein. Übelst bitter. Das ist natürlich krass, ey. Ja, doch, die. Ja, das ist das, genau. Zu dem Nier-Beitrag hat man sie vor der Kamera gesehen und so. Krass. Ja. Wollte ich jetzt aber nicht ins Opening-Gespräch reinhauen, deswegen habe ich es gelassen. Krasser Shit, ey. Ja. Okay, dann muss ich nochmal gucken, ey. Die Folge. Beziehungsweise überhaupt erstmal gucken. Ja. Ja, dann schön. Also wir haben unsere Pulver verschossen. Wie man genau, ja. Wir können ja in der nächsten Folge oder irgendwann demnächst mal über Batman hält die Welt in Atem reden. Und zwar als im Opening-Gespräch. Hätte ich Lust drauf. Können wir gerne machen. Okay. Dann bedanke ich mich bei dir, Peter. Ich mich auch bei dir, Robert. Es war wieder sehr schön. Mit Ihnen zusammen. Hier. In dieser Wohnung zu sitzen. In dieser Wohnung zu sitzen. Genau. Ach, es ist eine Folge gar nicht so lange her. Es ist Folge 15. Also doch schon eine Weile her. Die sind bei 67 oder so. Das war schon ein bisschen. Ja. Ein bisschen her. Oh Mann. Okay, Leute, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal ein kleines Update über Batman hält die Welt im Atem und meine Amiibo-Sammlung. Also, haut rein. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.